Schönen guten Tag, Peter. Hallo. Guten Abend, Jean-Paul Prüm. Hallo, grüß dich. Grüße dich. Willkommen im Podcast des Schaumbads. Der Schaumbad. Der Schaumbad. Du wunderst dich wahrscheinlich über meine Stimme, nicht wahr? Nee, ist doch ganz normal. Achso, okay. Schade. Also wie immer. Ich habe nämlich einen Kurs in professionelle Sprecherausbildung gemacht, damit wir endlich mal ein professioneller Podcast werden. Ja, du klingst komplett anders. Und mir wurde gesagt, ich soll komplett aus die Hals sprechen und Artikel falsch verwenden, weil dann klinge ich wie Stephen English von der 107.7. Das ist wahrscheinlich auch ein deutscher Vollidiot, der einfach so tut, als wäre er Engländer. Ach, du sollst, das soll ein Engländer darstellen. Oder so ähnlich. Du musst nur unique klingen. Es klingt ziemlich furchtbar. Ja. Machst du das jetzt den ganzen Abend? Ich dachte, der Gast, den wir heute da haben, kennt mich ja nicht. Und deswegen denkt er redet ja immer so und dann ist er ein bisschen befremdet. Aber er kennt deine Stimme eigentlich. Deine normale. Hat er schon unseren Podcast gehört? Er behauptet es zumindest. Okay, warte mal. Dann kann ich auch normal reden. Ah, Gott sei Dank. Ah, oh, das ist furchtbar. So, wir fangen nochmal an. Das kommt in die Outtakes. Hört ihr euch dann 2023 an? Peter, der große Vorteil ist ja, da ich hier meistens schneide, würde drin bleiben. Du bist der Schneidemeister. Ja, war ein sehr unangenehmer Start, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber könnt ihr leider nicht miterleben, aber dieses Gesicht von Peter ist immer unbezahlbar und ich glaube, wir kommen dann immer einen ganz guten, wenn er ein bisschen wütend auf mich ist, funktioniert der Podcast besser. Ja? Ja, ich dachte mir, also machen wir mit Hass oder mit guter Laune? Wir tendieren, wir sind so diese klassische Hassliebe, also mal lieben wir uns und mal hassen wir uns. Aber ich habe als erstes Thema tatsächlich ein Thema mitgebracht, wo ich wirklich immer Hass empfinde, deswegen dachte ich. Ja, jetzt, wo ich dich so angucke, du siehst sehr gut aus heute. Danke, ich war beim Barbier. Um mal den Hass ein bisschen hier rauszukriegen. Deswegen sehe ich frischer aus. Wenn die Schärfe zu groß wird, dann macht eurem Gegenüber ein Kompliment. Ja, hat gewirkt. Ja. Trotzdem habe ich Hass mitgebracht. Sehr gut, dann lass mal hören. Man hat ja entfernte Bekannte in Netzwerken, die zu viele Kinder haben. Und das wird oft thematisiert, aber in meiner Timeline tauchen immer irgendwelche Kinder auf, die ich selbst persönlich noch nie gesehen habe. Echt? Wo die Leute sogar ihr Profilbild nicht mehr selbst haben. Das passiert auch bei Freunden. Und wenn die das hören, dürfen sie jetzt auch ruhig sauer sein. Und du hast den Freund in der Liste, auch bei WhatsApp, aber du siehst nur noch Kinderbilder. Ja. Und da stelle ich mir zwei Fragen. Habt ihr eure Identität verloren? Das ist das Erste. Aber das Zweite ist noch viel mehr. Meine Hoffnung ist immer, meine stille Hoffnung ist immer, wenn die 13, 14, 15 werden und im kompletten Internet schon alle Kinderfotos von ihnen bis zu diesem Stadium millionenfach drin sind, hoffentlich verprügeln sie ihre Eltern. Also das ist mein Aufreger der Woche. Aufreger der Woche. Weißt du so, stell mal vor, unsere Eltern hätten unseren ganzen Kinderkram hochgeladen und du wirst so Teenie. Ich hätte die gehasst wie die Pest. Ja, das Äquivalent ist diese Häuser, wo ganz viele Fotos von Familienfotos hängen im Treppenhaus, Kinderfotos, Nacktfotos von Kindern. Ja, und dann wird mal irgendwann mal kommen deine Freunde zu Besuch, du bist 13 und der ganze Scheiß hängt da noch. Stimmt, und, das ist mir nie passiert, aber das ist die 80er-Version von heute. Ja, genau. Und heute also, machst du Instagram auf und dann verlinken dich deine Eltern noch drauf. Und alle Freunde so, ha, ha, ha. Ja, das Gute ist, so kleine Leute haben noch keine Menschenrechte, deshalb kannst du einfach deren Bilder machen damit, was du willst. Und man muss sein eigenes blödes Gesicht nicht mehr, weil man sieht ja eh scheiße aus, wenn man Kinder hat. Stimmt. Außer Leute, die ich kenne, die Kinder haben, die sehen natürlich alle sehr gut aus. Ja, ich will extra mal ein bisschen polarisieren. Leute, überlegt einfach mal vorher, ob ihr euer Kind, ihr könntet ja auch von hinten fotografieren, dann weiß auch jeder, ihr habt ein Kind, aber dieses Kind hat ja auch im Endeffekt vielleicht später mal Persönlichkeitsrechte, die ihr heute mit Füßen tretet. Glaubst du, in 18 Jahren gibt es noch Menschenrechte? Nee, ich glaube, in 18 Jahren gibt's ja heute Kinder, noch. Vielleicht sogar danke, dass ihr meine Kindheit dokumentiert habt, weil Bernd Höcke meinte, ich wäre gar kein Deutscher. Und dann hast du immer Fotos innerhalb von Deutschland. Ist natürlich blöd, wenn du einen Korsika-Ausflug gemacht hast oder so. Ja, hä? Falls wir ein totalitäres System bekommen. Dann Korsika wird die einzig freie Insel. Die freie Republik Korsika. Ja. Hier gibt es noch Menschenrechte. Ja. Die Franzosen verschenken Korsika für ein Brie und zwei Baguette. Oh. Könnten wir uns mal kaufen. Ja. Und da dann Menschenrechte einführen. Ja, oder tatsächlich aus dem Mittelmeer das größte Schaumbad der Welt machen. Da verliert er auch ein bisschen seinen Schrecken. So. Momentan ist Mittelmeer ja eher. Ist nicht so gut gerade, ja. Und stimmt, wenn man da so einen schönen festen Schaum drauf macht, dann. Dass man drüber laufen kann. Ja, ein G-Schaum sozusagen. G-Schaum. Hatten jetzt irgend so ein Künstler am Genfer See mal so einen kompletten Steg drüber. Wir haben den G-Schaum. Du kannst wie im Toten Meer einfach drin liegen, du kannst über dieses Meer gehen. Und wenn du baden willst, gibt es immer so einzelne Spots, so wie beim Eisangeln. Perfekt. Ja. Bin ich dabei. Ich glaube, die Natur wird uns danken. Ich glaube, wenn wir Korsika uns kaufen können, dann schaffen wir das auch. Zwei Baguette, ein Brie. Wie viel wird so ein Schaum für das Mittelmeer kosten? Ich glaube, nicht viel. Noch ein paar Schnecken. Ein paar Schnecken. Räusche. Wenn wir hier anti-französisch schon sind. Sind wir gar nicht eigentlich. Oder wir machen uns lustig über Stereotypen. Stimmt. In manchmal, Frankreich. Ja. Traurig, ja. Und wie läuft. Oh, es läuft. Es läuft. Du guckst so kritisch auf die. Nö, nee, ich wollte mal die Technik checken, weil wir haben heute eine neue Technik. Wir werden immer besser für euch. Jetzt, wo wir auf Spotify auch noch zu haben sind. Am Ende hört ihr eh die Version von dem 30 Euro Diktiergerät, das du bei der Arbeit geklaut gefunden hast. Ja, bei der Arbeit von deinem Freund. Von meine polyglotte Beziehung tut hier nichts zur Sache, aber es war mein Lebensgefährte. Okay. Der Blonde. Der Hübsche. Der Hübsche Lebensgefährte. Ah, ja. Ja. Ich habe ja noch einen blonden Lebensgefährten, das ist aber der Hässliche. Heißt und dann habe ich noch drei dunkelhaarige Frauen. Zwischen also auf den Shampoo-Packungen, nee, auf diesen Haarfarbemittel gibt es, glaube ich, Zahlen. Ja. Und die liegen alle zwischen 780 und 920 von der Färbestufe. Auf die sind sehr alt. Auf Blondinen stehst du nicht so. Doch männliche Blondinen. Ach so, ja. Blonde. Blonde. Blonde. Blondino. Blonde. Blondinerich. Das darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Das ist wie beim Masseuse, da sagt man auch Masseusin. Masseurin. Masseurin. So wie Friseurin. Ich nenne die ja immer Kneter. Kneter und Schnippler. Das ist genderneutral. Kneter und Schnippler. Kneter und Schnippler. Knetende Person. Knetende Person und Schnippelmensch. War früher dann auch Piloteuse? Nee, ich glaube nicht, aber oder nee, Stewardessen. Stewardessen heißen ja mittlerweile auch Flugbegleiterinnen. Ja. Ja. Ja. Wow, spannende Themen. Junge, also Junge. Ich habe mein Pulver auch schon verschossen. Ich wurde mir heute ein Gast. Ja, ich habe mich halt über diese Kinderfotos aufgeregt. Mhm. Und meine Sprecherausbildung gemacht. War ganz schön was los bei dir. Ja. Ja. Für mir auch ähnlich. Aber du hast eine Zugstory dabei, oder? Hast du mir nicht mal geschrieben? Ach so, ja. Ach, das ist währenddessen denkt man immer, ach, das muss ich erzählen. Danach denkst du, so toll war es. Okay, dann. Also können wir die Hörer mal einfach, tut uns leid. Peter hat mir tatsächlich eine persönliche Nachricht geschrieben. Ich saß im Zug und habe was erlebt. Aber es war einfach nur unsere normale Konversation. Ja, eigentlich ist es fies. Also ich saß in einem Vierer, der Zug war relativ leer und mir setzte sich ein Herr gegenüber in meinen Vierer. Obwohl der Zug ziemlich leer war, ja. Ja. Ich, oh nee. Ja. Und ich hatte natürlich Kopfhörer drin. Und er hat angefangen, mich voll zu labern. Mhm. Aber er war, glaube ich, geistig behindert oder zumindest sowas in der Richtung. Okay. Deshalb ist es eigentlich dumm, sich jetzt über den zu ärgern. Also du hast deine Ruhe genossen, dann hast du aber deinen sozialen Verstand eingeschaltet und hast dich mit ihm unterhalten. Ja, musste ich dann. Er wollte, ob ich sein Freund werden will. Okay, er hatte wahrscheinlich. Wenn du, ich bin der Gerd. Erst haben wir uns gesiezt, okay. Dann haben wir uns aber vorgestellt. Musst du jetzt aber aufpassen mit dem Datenschutz, er hieß gar nicht Gerd, gell? Nein, nein. Also das war nicht Gerhard Schröder. Er hieß eigentlich Gerhard. Das war nicht Gerhard Schröder. War der Gerhard Schröder? Ja, das geistig behindert, ja. Alte Kanzler beleidigen, weißt du? Darf man ja jetzt, habe ich in der letzten Folge gelernt. War eh schon tot, oder? Ja. Wer Gerhard Schröder? Ja. Nee, der lebt noch. Ah, okay. Aber in Russland. Ach. Er lebt jetzt mit Bären zusammen. Geil. Ja. Geil. Ja, auf jeden Fall, Gerd hat dann auch gefragt, ob wir können auch gerne über Probleme reden, hat er dann gesagt. Okay. Also erster Impuls war so, hey, warum nicht? eigentlich auch mal eine Idee, ne? Das wäre meine Chance. Für umsonst auch. Aber dann dachte ich, nee, passt schon, mir geht's gut, habe ich gesagt. Und bei jeder Haltestelle hat er mir gesagt, kurz vor dem Sprecher des Zuges, was der nächste Halt ist und auch auf welcher Seite man aussteigt. Inselbegabung. Absolute Inselbegabung. Absolut. Ja. Oder er fährt auf die Strecke, aber er hat auf jeden Fall eine Inselbegabung, weil ich höre da nie zu. Ja, ja. Aber du hast. Ich habe es dann nicht abgeglichen, leider, mit dem Originaldurchsager. Das ist natürlich auch gefährlich, weil ich hätte tatsächlich, wenn ich dann keine Lust drauf gehabt hätte, man will die Leute ja auch nicht beleidigen, hätte tatsächlich erfunden, ich muss in der nächsten raus. Und dann hätte er gesagt, in. Und dann wäre ich voll in die Falle getappt. Das war nämlich mein Fehler, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Er hat mich gefragt, wo ich hinfahre. Und er kannte den Zug ja in- und auswendig. Ja. Er weiß, auf welcher Seite die Scheißdinger erhalten. Und dann habe ich es ihm gesagt, leider die Wahrheit. Und dann musste ich, also ich bin bis zur Endstation gefahren. Ja. Also konnte ich auch nicht aufstehen und gehen. Ja. Sonst wäre ich einfach, ich muss jetzt raus und wäre einfach in den nächsten Waggon gegangen. Genau. Das ist ja der Zug, die Exit-Option im Zug immer einfach erfinden. Immer. Ich habe das tatsächlich schon mal getan, weil der Mann eigentlich auch nett war. Aber ich hatte so, ich bin in Stuttgart eingestiegen und musste in diesem Zug eigentlich bis Köln sitzen. Mhm. Und hatte da einen Mann drin, der von vornherein gesagt hat, er war gerade in der Reha. Und fährt jetzt wieder zurück nach Köln. Und selbst mit meinen nahe rheinländischen Genen hat er mir einfach ein bisschen zu viel. Ich musste nämlich tatsächlich auch noch, ich war beruflich unterwegs und musste tatsächlich noch was durchlesen. Ja, ja. Nee, tatsächlich. Ja, also, ich glaub's dir. Ich hatte mir vorgenommen, noch im Zug zu arbeiten, damit mein Vortrag auch fundiert wird. Und dann hatte ich halt jemanden neben mir, der die ganze Zeit reden wollte. Und dann habe ich nämlich gesagt, oh, ich muss in Mannheim schon raus und bin zwei ICE-Waggons weitergegangen und habe mich da wieder in Ruhe hingesetzt. Ja, dann hast du die ganze Zeit Angst wahrscheinlich, dass man sich über den Weg läuft. Ich hatte tatsächlich Angst beim Aussteigen, ja. Furchtbar. Also, war tatsächlich unangenehm. Ich hätte dann wahrscheinlich irgendwer gelogen von wegen, oh Mensch, der fuhr ja doch weiter bis Köln oder so. Also, aber es wäre unangenehm gewesen. Der Mann hätte auch Mannheim nicht geschafft. Vielleicht hat er mich ja auch sogar gesehen. Ich bin dann halt relativ früh auch aufgestanden, direkt zur Tür gegangen und schnell vom Gleis weg. Aber wenn er mich noch gesehen hat, dann habe ich ihn bitter enttäuscht und er war auch ganz nett. Ich habe tatsächlich von Stuttgart bis Mannheim auch 10-mal versucht zu sagen, ja, ich müsste dann jetzt langsam mal und habe dann meine Dokumente geguckt und dann so nach einer Minute und übrigens, weil ja auch immer ganz schön ist. Und, dann wurde ich, oh Gott. Und ich konnte jeden Schwaben verstehen, der unter mir leiden muss, während ich hier lebe, dass ich einfach weiterrede. Weil aber er hat bestimmt auch über seine scheiß Krankheiten gesprochen wahrscheinlich, oder? Er hat viel zu privates Zeug erzählt. Ja, wahrscheinlich, wenn er aus der Reha kommt. Ja, war auch nichts Schlimmes, Bandscheiben und so weiter. Und hier ja, bla, bla. Aber war auch sehr schön, die auch alten nette Säcke. Leute und so weiter, waren sie schon mal da im Schwarzwald und bla bla bla. Nee, ich war noch nie in einem Reha-Hotel, tut mir leid. Also, die alten Säcke sollen mal lernen, dass kein Schwein das hören will, wenn sie über ihre Krankheiten reden. Ja, Krankheiten anhören, das macht dir beide Seiten traurig oder hilft halt auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Noch ein Aufregerthema. Verdammte alte Säcke. Das ist dieser graue, triste Februar, der bringt einen einfach zur Wut. Ja, ich glaube auch. Wir sind im richtigen, in der richtigen Stimmung, einen Gast zu erfahren. Oh ja. Oh ja. Empfangen. Das wird interessant. Und zu erfahren wahrscheinlich. Du hast gesagt, vielleicht können wir dir auch einfach mal ein bisschen spoilern, aber du hast gesagt, er redet gerne und auch relativ viel, also wie so ein Rheinländer. Sehr gesprächig, ja. Ja. Und wir können ja mal einfach jetzt gucken, während des Podcastes, ob es sich bewahrheitet, dass wir gar nicht viel reden müssen. Das wäre eine total relaxte Folge für uns. Wir haben uns jetzt aufgeregt. Das ist mein Plan eigentlich. Dann lehnen wir uns zurück und lassen unseren Gast einfach mal das Schaumbad übernehmen. Ich dachte, ich lasse euch zwei einfach euch fetzen. Fetzen. Ja. Ich muss ja erstmal schnuppern. Ja, erstmal schnuppern, dann fetzen. Und ich muss gar nichts machen. Ich habe die Technik im Auge. Cool. Super. Wie so ein Toningenieur. Ja, ja, ich bin eigentlich nur der Toningenieur. Ja, aber warum haben wir denn dann Joachim Stefan hier eingestellt, der die ganze Zeit vom PC sitzt? Der Gag, der funktioniert nicht. Den wieso? Haben wir in der ersten Folge, glaube ich, auch schon mal aufgegriffen. Ach so. Hier noch einen, aber irgendwie. Ja. Man könnte mal den Gag versuchen, dass wir auch wirklich in der Wanne sitzen werden. Oh ja. Platsch, platsch. Plupper, plupper. Blubber, lass noch Wasser nach. Weißt du noch, früher, da hatten wir noch einen Topf Wasser hier auf dem Tisch stehen und haben geplätschert. Man muss auch einfach ehrlich sein, wir ruhen uns mittlerweile auf unserem Erfolg auch aus. Aber da kommen also 2019, jetzt kann man schon sagen, da kommen noch ganz große Dinger mit dem das Schaumbad-Podcast. Da wir machen neue Running Gags. Wir machen neue Running Gags. Und jede Woche einen neuen Running Gag. Vielleicht schütteln wir noch einen richtigen Knaller aus dem Ärmel. Aber da, gucken wir mal. Ja. Bin ich gespannt. Ja. Aufregend. Aufregend. Ja. Also, um das mit Gerd zu Ende zu bringen, irgendwann haben wir aufgehört zu reden. Ach, stimmt. Entschuldigung. Ja, alles gut. Irgendwann haben wir aufgehört zu reden, nur immer wenn ich gähnen musste, hat er mich gefragt, ob ich müde bin. Das ist, glaube ich, 4-mal vorgekommen. hast du noch mal bist du müde, extra? Peter? Ja. Und dann war wieder 10 Minuten Ruhe. Muss ich wieder gehen. Ah, bist du müde, Peter? Ja. Okay. Hast du auch einmal extra gegähnt? Nee. Ich war wirklich sehr müde. Ja. Habe ihn nicht angelogen. 4-mal nicht angelogen. Aber ich dachte, das kann er sich das nicht merken. Ja, vielleicht, man kennt es ja selbst, zwischen der Müdigkeit und dem Gähnen liegt ja auch manchmal Saft. Ja. Wir haben eine Klinge gehört. Ich glaube, da ist schon unser Gast wahrscheinlich. Ja, Ich mach mal die Abmod und versuche dann aufzustehen irgendwann. Aber Peter geht schon zur Tür. Wir haben ganz früh einen Gast hier. Ihr pumpt mal einen schönen Beat und gleich mit Gast. So, der Gast ist jetzt bei uns. Der Gast ist da. Wir haben jetzt noch kurz abgesprochen, wie wir ihn nennen dürfen. Er sagt ja. Marvin Hurensohn. Ja. Oder einfach nur Marvin. Oder Hurensohn. Oder Hurensohn. Ja. Oder hallo, wir nennen dich einfach Marvin. Ich glaube, das ist einfacher. Weil sonst hat man sofort diese Stadionatmosphäre. Dann will ich die ganze Zeit singen. Marvin Hurensohn. Keine Ahnung. So ist ja Fußball. Ja. Also so stelle ich mir Fußball vor. Ich habe nie Fußball gespielt, Marvin. Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier bin. Wer hat dich denn hier reingelassen? Der Peter. Ja, und das ist auch für mich eine neue Situation, weil sonst hab ich tatsächlich immer irgendwelche Leute gezwungen, die ich auch kannte oder die wir beide kannten. Und diesmal weiß ich eigentlich nichts von dir. Peter hat dich so verkauft, als wärst du der Instagram... Hurensohn. So Instagram, ich habe mit Instagram nichts am Hut. Der viralste Typ bist, der hier in Stuttgart rumläuft. Genau. So ich sag mal, der viralste, den Peter kennt, aber er kennt halt nur mich. Du bist der berühmteste Mensch, den ich persönlich kenne. Siehst du? Das ist doch schon mal ein Titel. Wie viele Follower waren das gerade auf Instagram? 400? 7,5 oder so. 7,5 Follower. 7,5 Follower, siehst du das? Das ist doch traurig, dass ich der berühmteste Mensch bin, den Peter kennt, oder? Ja, weiß nicht, wir zwei hängen ja meistens einfach nur in unseren eigenen vier Wänden rum und machen auch nichts außer diesem Podcast. Deswegen ist das natürlich... Wirkt erstmal verwunderlich, aber wir haben auch 2 Monate lang... tatsächlich niemanden gekannt, außer dem Briefträger, der uns ab und zu mal ein Werbeprospektchen vorbeigebracht hat. Dann ladet doch den das nächste Mal ein. Der wollte nicht. So, mach mal. Machen wir aber. Jetzt wollen wir auch die neuen Bier aufmachen. Ich habe gehört, du bist ursprünglich aus dem Saarland und die Eifel und das Saarland verbindet hier eine große Leidenschaft. Und Liebe. Bitburger. Und ich habe extra noch ein paar Carlsberg mit Mixungen mitgebracht, falls sie mir nachher noch Dosen stechen wollen. Yeah. Ja. Nice Festival. Hier in Stuttgart kriegst du nämlich kein Carlsberg, normales Bier, deswegen gibt es nur Mixery, aber ich finde die eigentlich auch geil. Darin habe ich meine Jugend ertränkt. Ja, und magst du es heute noch? Widerliches Zeug. Magst du heute nicht mehr? Mochte es eigentlich nie, aber das war halt so der so Gruppenzwang, Schwarmintelligenz, Rockula als Schlacko, Mixery. Ja, dann, weil es gibt ja Getränke, die finden wir als Kind oder Jugendlicher geil, dann irgendwann nicht mehr und irgendwann dann wieder geil. Also so, ich habe zum Beispiel. Cola-Weizen war es bei mir. Ja. Das hatten wir irgendwie als 15-, 16-Jähriger gern getrunken. Dann in den 20ern gar nicht mehr. In den 20ern? Also in meinen 20ern. Ja. Und dann in den 30ern. Wieder. Schmeckt doch ganz gut. Vielleicht. Und jetzt, seit ich in den 40ern bin, trinke ich eigentlich nur noch Cola-Weizen. Ja, und seitdem ich nämlich 40 geworden bin, habe ich Mixery wieder entdeckt, weil du fühlst dich auf einmal wieder jung. Also es schmeckt nicht gut, aber du fühlst dich jung, wenn du eins trinkst. Kann sein, ich würde auch schon mal eins aufmachen, damit ihr mal seht, wie während des Trinkens jünger werde. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs für den Hörer. Peter sieht einfach aus wie 18 vom Gesicht her. Das was? Habe ich das erzählt? Ich wurde neulich beim Weinkaufen nach dem Ausweis kontrolliert. Das heißt, die Frau dachte, ich bin 15. Oh Gott. 15. Ja, aber ist ja auch schmeichelhaft, weil... Ja, 17, okay, aber 15? Ich hatte heute die Situation, ich musste bei Car2Go neuen Führerschein validieren. Also nee, meinen Führerschein validieren. Krieg ich eine? Bedien dich. Okay. Meinen Führerschein validieren und dann habe ich mein Führerscheinfoto abfotografiert und dann musste man ein Selfie machen. Und dann habe ich 5 Minuten später von Car2Go die Mail bekommen, dass die Person auf dem Führerscheinbild nicht die gleiche ist, die das Selfie gemacht hat. Genau, da war ich schon ein bisschen beleidigt. Genau deshalb habe ich keinen Car2Go-Zugang, weil ich mein Foto nicht validiert kriege. Weil ich da auf dem Foto 15 bin tatsächlich. Und mit 15 sah ich älter aus als jetzt. Ja, da hattest du so eine fette Crunch-Frisur, das wissen viele ja gar nicht. Du warst mit 15 noch älter als jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Er hat auch eine coole Crunch-Frisur. Also der hätte auf meinem Führerschein habe ich noch kurze Haare. Okay. Das war dann wahrscheinlich das letzte Foto vorm Wachsen lassen. Ich mag ja das Foto von dir mit der Crunch-Frisur. Das habe ich auch zu Hause auf der Toilette hängen. Okay. Wenn ich traurig bin. Hattest du mal lange Haare, Marvin? Ja, ja, ja. Wie lang? Ziemlich lang. Als Jugendlicher oder als Kind? Frittierter Hurensohn. Also so eine Mischung aus Punk, Emo, Skater, Wannabe, aber im Endstadium. Oh shit. Richtig krass. Ganz schlimm. Ich hatte so eine richtig lange Mähne und habe mir die dann so runtergeglättet und mit Haarspray festgesprüht. Das sah aus wie ein Helm. Mein Spitzname mit 15 war sogar bei manchen Kumpels Helmut. Deswegen. Da hatte ich auch einen in der Klasse. Ja. Der wurde nur Helm genannt. Ja. Helm. Weil er so eine helmige Frisur hatte. Nee, wir hatten nur einen in der Stufe, den haben wir immer Playmobil-Männchen genannt. Wir waren nicht so kreativ. Der sah aber auch wirklich aus. Also du konntest seinen Kopf wahrscheinlich sogar... Der hat abends seinen Kopf, glaube ich, einfach abgenommen und auf den Nachttisch gelegt, damit er mehr Platz im Bett hat oder so. Wollen wir zur Auflockerung ein kleines Spiel mit dir spielen? Ich habe vorbereitet, weil du aus dem Saarland bist. Das ist ein ganz einfaches Entscheide-Dich. Genau, wir sind hier der Podcast des modernen Humors. Ja, ganz modern. Genau, ganz modern. Und zeitgemäß. Wirst du gleich sehen. Du wirst danach, ich verspreche, im zweiten Block kommen keine Saarland-Bezüge mehr, aber das muss ich einmal ausnutzen. Deswegen. Also du darfst dich jedes Mal entscheiden. Ich habe auch nur ganz einfache 8 Fragen. Welche ist die beste Partystadt? Saarlouis oder Saarbrücken? Das ist eine relativ einfache Antwort. Saarlouis natürlich. Saarbrücken ist was für die 16-jährigen Bitches. Und alle anderen gehen nach Saarbrücken. Saarbrücken, wie man auch sagt. Nee, Saarlouis. Andersrum. Also Saarlouis auch einen coolen amerikanischen Spitznamen? Ja, Prasaloui. Kannst du das nochmal cutten und dann nochmal? Weil die Antwort war falsch. Nee, das macht nichts. Wir stehen zu uns. Was war denn jetzt die Antwort? Was habe ich denn gesagt? Du hast Saarlouis erst gesagt. Das Gegenteil davon. Saarbrücken ist cool. Okay. Nee, Saarlouis ist cool, weil Saarlouis eine coole Altstadt hat und Saarbrücken ist halt was für die 16-jährigen Bitches zum Party machen mit Muttis Ausweis. Okay, was war die Frage? Welche die beste Partystadt ist? Also Saarbrücken. Aber du findest Saarlouis cool. Ja, also in Saarbrücken kannst du überhaupt Party machen. In Saarlouis gibt es ja keine Clubs, da gibt es nur Bars. Aber ich bin eher der Bar- als der Club-Typ und deswegen... Okay. Saarlouis, die heimliche Hauptstadt. Saarlouis ist. Ich bin auch da geboren in Saarlouis. So, ich habe da mal. Das wusste ich nämlich, weil ich schon mal deinen Pass in der Hand hatte. Also. Und ich kannte Saarlouis dadurch, weil ich da tatsächlich in der Nähe meinen Zivi-Lehrgang 2 Wochen lang machen musste. Wallerfangen, kann das sein? Ja, Wallerfangen, ja. Ja, da habe ich meinen Zivi-Lehrgang gemacht, deswegen war ich in Saarlouis und dachte auch, Mensch, die haben ja ganz nette Bars. Deswegen hier in der Liste. Außerdem wollte ich 2 Sachen mit Saar haben. Okay, 2. Frage. Wenn das Saarland ein Distrikt in die Tribute von Panen wäre, wäre es der Bergbaudistrikt oder der verlassene Distrikt? Der verlassene Bergbaudistrikt. Okay, also... Und genau das ist das Saarland. Ja, ich glaube, da kann man auch... Inklusive fragen. Grubenbeben und allem, was dazugehört. Sehr schön. Trinkwasservergiftung. Gute Antwort. Ja. Wir sind noch an der Grenze zu Tschernobyl, oder nehme ich jetzt eine Frage vorweg? Nee. Okay. Nicht Tschernobyl, Alter, wie komme ich auf Tschernobyl? Ich war echt gestern saufen, ich meine natürlich Katzenormals. Ach so, ja, komm, ich auf Tschernobyl. Das würde auch passen. Du, weil beides Atomkraftwerke sind. Ich werfe hier alles durcheinander. Was jetzt. Ist Luisa Brückenstätte, Tschernobyl, Katzenormals. Nee, das Katzenormals ist an der Grenze. Was ist Katenom für ein europäisches Atomkraftwerk? Ah ja, das. Da hatte das ganze Saarland, die Eifel und die Pfalz und der Hunsrück haben alle Angst davor, weil dieses Teil halt auch sehr unsicher ist, aber eigentlich direkt an der Grenze ist. Es hat andauernd Störfälle und die Franzosen haben das an die Grenze gebaut. Entsprechend, da ist Frankreich null bevölkert. Wir armen Saarländer wohnen aber da. Ja gut, das ja, gut aber Deutschland ist auch null bevölkert. Die Krebsrate im Saarland ist höher, da sind andauernd Störfälle. Wenn das Ding hochgeht, wird bei uns keiner mehr evakuiert. Aber ja, zu Recht. Ja. Obwohl, also wenn beim AKW wohnen, dann würde ich auch sagen, lieber in den inneren 20 Kilometern oder 50 Kilometern als an der Randzone, wo du dann langsam dahin siehst. Was mit AKK? AKW. Achso. AKK kommt aber auch noch, aber die kürze ich sehr ungern an. Die nächsten 2 Fragen werden sexueller. Wer macht dich als Saarländer mehr an? Deine Cousine oder dein liebstes Nutzvieh? Wie ich vorhin gesagt habe, moderner Humor. Du musst auch gar nicht antworten. Nee, ich überlege gerade, welches Nutzvieh. Achso, ja. Moment mal, ich mache auch nicht diesen billigen Böhmermann, wo ich sage jetzt, dass eine von beiden Sachen sexuell wäre. Also man kann ja auch einfach Spaß an Tieren haben, ohne an Sex zu denken. Das macht mich ja auch. Hast du nicht gerade so eingeleitet, die nächsten Fragen werden sexueller. Ja gut, das nehme ich zurück. Okay, gut. Also was jetzt? Deine Cousine oder dein Esel? Also definitiv, bei uns gibt es ein paar Orte, warte, ich nenne den Ort jetzt nicht, das kann ich nicht machen. Sonst werde ich beim nächsten Mal mit Mistgabeln verjagt, aber da gibt es einen Ort, da haben alle die gleiche Nase. Und es gibt nur drei Nachnamen oder so in dem Ort. Also von daher ist dieses Cousinending immer noch an der Tagesordnung. Und der Böhmi hat auch irgendwo recht, nur darf man das halt nicht öffentlich in Podcasts sagen, als alle da. Ja, nee, dann schneiden wir das auf jeden Fall raus. Ja. Okay. Also du nimmst. Ich mach mal eine Markierung. Nein, Alter, ich nehme auf gar keinen Fall. Also nee, du gehst davon aus, der Saarländer würde die Cousine eher nehmen als ein Nutzvieh. Ich finde, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich finde das sogar noch beruhigend, weil nach deutschem Recht darfst du sogar deine Cousine heiraten. Das ist schockierend, aber du darfst es. Also ich komme wirklich aus einem Ort, wo es mehr Nutzvieh als Einwohner gibt. So. Oder gab. Es gibt mittlerweile nicht mehr ja, so viele. Das ist in Käfern ja normal, oder? Schafe, Kühe. Das ist doch wie Neuseeland, hat irgendwie dreimal so viele Schafe wie Einwohner. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Urban Legend. Wieder die Eskimos 100 Wörter für Schnee hätten. Aber jetzt wird es definitiv sexuell. Jetzt bin ich mit gewappnet. Wem würdest du eher schlafen? Annegret Kramp-Karrenbauer? Das war so klar. Oder Gerd Dudenhöfer? Das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Weißt du überhaupt, wer Gerd Dudenhöfer ist, Peter? Ja, ja, das ist doch der dieses Wörterbuch erfunden hat. Oh shit, ich habe mein Handy nicht auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Peinlich. Nee. Ja, das ist der mit dem, der Duden erfunden hat, oder? Nein, nee, das ist ein saarländischer Kabarettist und Heinz Becker sagt dir wahrscheinlich. Familie Heinz Becker ist so eine. Ist das der Schauspieler? Er ist Heinz Becker. Der Vater aller Family-Sitcoms eigentlich, so ein bisschen. Dann geiler Scheiß. Also für mich wäre die Frage nicht schwer. Der Dudenhöfer kriegt eh keinen mehr hoch, also dann tendenziell eher mit ihm. Genau, also kuscheln einfach. Ja. Homoerotisches Kuscheln würde ich auch mit gerne. Vor allem ist das auch ein geiler Austausch wahrscheinlich. Also nicht von Flüssigkeiten, sondern eher intellektuell. Darf ich mal gucken, war die Frage nicht, mit wem du es lieber treiben würdest? Mit wem würdest du eher schlafen? Schlafen muss ja nicht sexuell sein. Ach so, bei wem? Hätte ich das jetzt sexuell eingeleitet, dann wäre das eine andere Sache gewesen. Erst immer kommt er hier mit Sexkram und dann zieht er doch zurück. Dein Lieblingsnachbar ist der Hunsrück oder die Pfalz? Frankreich und Luxemburg. Okay, gut, sehr gut. Wenn ich in die Gegend starre, dann sitze ich am liebsten auf dem Dollkopf oder auf dem Schimmelkopf. Die zwei höchsten Berge des Saarlandes, wie ich recherchiere. Jetzt bin ich gespannt. Dollkopf oder Schimmelkopf? Ich fahre eher auf dem Märschinger Berg. Der Märschinger Berg. Ach, der. Ja, da beweist immer wieder einer Geschmack. Da, wo die Windräder stehen. Ach, der Saarländer weiß wo. Ja. Gegen die scheiß Atomkraftwerke aus Frankreich. Ja. Wir blasen die weg. Weißt du, was bei uns abging? Da gibt es Petitionen gegen Windräder und so, weil die das Dorfbild verschandeln und so. Ja, richtig gut, krass. Das ist ja, ich glaube, ein bundesweites Phänomen. Windgrad, Alter. Ich glaube, so heißen die tatsächlich im Saarland, wegen Annegret Kramp-Karrenbauer, sagt man auch Windgradrad. Ach, ist AKK aus dem Saarland? AKK, sonst hätten sie... Wo sollen die sonst sein? Die war doch bei uns Ministerpräsidentin. Das weiß ich doch nicht, Mann. Drei berühmte Personen aus dem Saarland. Zwei davon sind Gerd Dudenhöfer, Annegret Kramp-Karrenbauer und Marvin. Oskar Lafontaine. Und Marvin. Oskar nicht? Dings auch aus dem Saarland. Falls ihr immer dieses Klopfen hört, Marvin ist jetzt schon verzweifelt. Der knallt immer auf den Tisch. Ich bin hier angekettet und versuche aus. Nee, aus dem Saarland, da gibt es schon noch ein paar. Also, da war es wieder. Das mag er gar nicht. Egal. Das mag er gar nicht. Oh Gott, die Hörer werden euch beide hassen. Ja, ich denke an euch. Das schaltet der eine Hörer ab an der Stelle. Ja. Drecksquali! Tschüss, Ufo. Ciao. Guter Rutsch. Nee, Saarland war schon immer durch hervorragende Politiker geprägt. Also nicht nur Lafontaine, sondern auch Erich Honecker. Ach stimmt, ja. Nee. Doch ja. Natürlich. Man vergisst immer, dass Erich Honecker aus dem Saarland war. Ja. Ja. Ach nee, Marx war aus Trier. Genau. Der war aus Trier. Ja, okay. Genau. Ist ja für uns das oder Gleiche. Hier Peter Altmaier. Ja. Unser Wirtschaftsminister. Die Hasenscharte der Nation, wie man ihn auch gerne nennt. DJ Hasenschart. DJ Hasenschart. Okay. Ich habe ich das schon mal erzählt. Was viele vergessen, Peter Hartz, nachdem Hartz IV benannt ist, aus dem gleichen Kaffee der Altmaier. Ach geil. Ein paar Orte von mir weg. Ja. Habe ich das mal erzählt? Ein Freund von mir hat Peter Altmaier in einem McDonald's getroffen. Kann nicht sein. Zufällig. Und er ist die Treppe runtergegangen und musste sich an beiden Geländern festhalten. Und er hat es gefilmt. Okay. Ein sehr gutes Video. Das ist wirklich auch gut. Es ist wirklich Peter Altmaier. Er sieht noch aus wie Peter Altmaier. Ja, der geht auch dahin. Also das ja, das war irgendwie Messe Frankfurt oder so. Ist ja auch schön, dass er mal unser Umweltminister war, gell? So nachhaltige Landwirtschaft und so weiter. Na gut, jetzt kurbelt er die Wirtschaft an. Also kannst schon nachvollziehen. Ich glaube, der Peter Altmaier sehr viel kurbelt. Also... Geile Schlampen kurbelt der weg. Glaube ich nicht. Unwahrscheinlich, ja. Auch heute ich glaube, so, der wäre auch für den Dudenhöfer gewesen. Der wäre auch für, zum Kuscheln. Sollen wir noch die letzten zwei Fragen machen? Die sind nicht mehr so komplex. Ja. Karlsberg ja, oder Merziger, wer macht dich herziger? Ich bin eher ein Bitburger als ein Urpilztrinker. Du, ich finde das sympathisch, als ja. jemand, der aus der Eifel kommt. Bei uns oben, da in den ganzen Käffern, ist auch Bitburger eher als Urpilz. Urpilz ist weiter unten, Richtung Homburgser Brücken. Urpilz ist dieses Merzinger. Nee, Merziger Urpilz ist Karlsberg. Also Urpilz Karlsberg. Ist quasi das Pilz von Karlsberg. Und dann hier Mixerie ist so das ist bekannteste Produkt von denen, weil das machen die ja, oder haben die ja europaweit gebrandet. Man könnte negativ auch sagen... Nee, Merziger ist aber... also der Merziger Fietz, auf jeden Fall. Ah, stimmt, man könnte auch Fietz... Fietzfest in März. Ja, jetzt muss man für den Schwarm übersetzen. Fietz ist einfach Moscht. Oder wie heißt Moscht. Es? Oder Moscht. In Hessen heißt es doch Äppler oder sowas. Äppler. Das Äppler, alles ist Moscht. Äppelwoi. Fietz. Äppelwoi. Das ist eigentlich die größte deutsche Fietzregion, da wo wir herkommen oder wo ich herkomme. Merziger Fietzfest, das ist sowas wie, was weiß ich... Das... der Cannstatter Wasen des Saarlands. Ja, das Cannstatter Wasen des Viehztrinkens. Das Viehz ist das Kanada des... Obwohl, wenn der größte ist, ist es sogar das Oktoberfest des Viehztrinkens. Ist Merziger Viehzfest. So ähnlich, ja. Ja. Ich habe nicht zugehört. Ich auch nicht. Das ist aber oft so, wenn man irgendwas aufnimmt, man wartet nur, bis man dran ist, um seinen Hammer-Gag rauszuballern. Ja, so ist das bei uns. Also eigentlich ist das auch nur eine Abfolge von... Jetzt kann ich schon wegwerfen. Ich habe bis jetzt nur ehrlich geantwortet. Ach, ja, das ist so schön. Meine letzte Gags Frage, die weiß ich auswendig. In der Pause werden Baguette oder Dinkelbrot? Willst du mich verarschen? Baguette natürlich. So. Flit, sagen wir im Saarland. Die Flitköp, die Franzosen. Flitköp. Flitkop ist ein Franzose. Ich merke gerade, Saarland sehr viele, Wörter hat, die auch die Eifel hat. Wir sagen tatsächlich auch Flit. Flit. Flit. Da nehme ich noch zwei Flit. Wir kriegen Besuch. Wir schwätzen so wie die in Trier, kannst du sagen. Also zählt sich nicht für der Dialekt. Ja, deswegen hat man auch mal Trierer Hornies gesagt. Ja. Also jeder Satz in Trier fängt eigentlich mit einem Ö an und dann kommt der Satz. Okay. Also die Leute. Karl Marx Zitat. Ihr seid eigentlich Brüder. Brüder? Ja. Oh Gott. Ey, der dreist auch ein hier. Antwort auf die letzte Frage. Ich unterdreck gerade schon die ganze Zeit meinen Fuchs. Letzte Folge hast du auch gerüpselt. Wird dann nur noch so ein Thekenmannschaften-Podcast. Da wird nur noch auf den Tischen rumgekloppt. Da werden Schimpfwörter gesagt. Da wird rum. Der riecht aber auch säuerlich. Ich war gestern in Eingen, in Bayern. Da du hast uns netterweise Bier mitgebracht. Eingen. Da gab es so eine historische Kegelbahn, wo man seine Kegel selbst aufstellen musste nach jeder Runde, während man immer betrunkener wurde. Okay. Also die musste man da einfach aufstellen. Und da gab es einen Bierbrunnen, wo aus der Wand direkt frisches Ei hingekam. Geil. Oh, das ist aber das ist schön. Bayern, die wissen es ja. Also ich würde die Kegel an Seile hängen, aber dieser Bierbrunnen macht auch vieles wieder wett. Ja. Ja. Bin quasi noch original von da. Mit einem Reisenbus und einem Taxi dazwischen geschaltet. Du warst gar nicht mal zu Hause. Doch. Noch kurz Tasche. Hast kurz Schlafanzug angezogen. Schlafanzug, ja. Stimmt. Du siehst irgendwie. Bin vollkommen overdressed. Eigentlich siehst du aus, als kämst du gerade vom Sport, aber davon kommst du einfach nur vom Sport trinken. Ja. Ich komme aus dem Saarland, da ist das normal. Ja, Jogginghose. Oh, ich mach mich mal schick für die Kirsch. Das ist so. Für die Flitz. Für die Flitz. Ich geh mal zwei Flitz kaufen. Was für Flitz? Ein Flitz, zwei Flitz, drei Flitz. Ich Kulturbanausen. Ein Flit. Ein Flit, zwei Flitz, drei Flitz. Da gibt's keine Flitz. Du kannst einen flitzen lassen. Ach, aber Flit. Es gibt ja Plural gleich Singular. Flit war Baguette jetzt oder dieser Most? Ist Flit ist einfach so ein kleines, dünnes Baguette. Ah, okay. So aber hier in Stuttgart ist das normal von der Welt. Hier in Stuttgart kriegst du da jetzt Fluidis oder so. Ja. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, Prümi. Ihr seid Brüder. Ja. Und gegen mich, eigentlich wollte ich euch aufeinander aufhetzen, weil, was weiß ich, Saarland Rheinland, die hassen sich. Ja, ich kann dich ja mal rauslassen, bis auf Marvins Geklopfe auf den Tisch, weil unsere Hörer hassen, habe ich eigentlich auch gar nichts gegen Saarländer. Das habe ich einfach nur kultiviert hier. Oh, wie charmant. Ja, gell, doch, so, da merkt man einfach, dass ich meine Sprecherausbildung jetzt rum habe. Sei froh, dass du später gekommen bist. Das hat ganz furchtbar angefangen. Ich habe heute verschiedene Stimmen wieder. Das war wie die schöne Folge. Ich habe mal eine Folge lang auf Kölsch geredet. Da hatte Peter keine Lust mehr zu reden am Ende. Ich mache sowas auch. Also ich bin teilweise auch als Sprecher aktiv für so Hörspiele und sowas. Sag doch mal, ja. Das ist doch mal was für den zweiten Block. Werbung mittlerweile auch. Welche Werbung hast du schon gemacht? Seidebacher? Nur unbekannte Sachen leider. Seidebacher? Nee, für so eine E-Learning-Plattform zum Beispiel. Kann man die einspielen? Und, ich habe jetzt kürzlich für so eine für die Night of Freestyle Superheroes Tour, das ist so eine BMX Quad Lifestyle whatever Scheiße, Red wo so Bull. Idioten, genau, wo so Idioten über so eine Halfpipe springen und so, und ich habe diese Jingles, diese Intros dafür gesprochen. Ah geil, wirklich so, komm zu Freestyle. Soll ich mal eins aufmachen für euch? Nee, mach doch live mal einfach eins, improvisier mal eins, das war noch viel schöner. Musst du einen von diesen Texten finden, dann kannst du echt machen. Kick über die Pipe, Digga. Ey, vielleicht können wir ja gleich so einsteigen. Nach der Werbung. Ja, nach der Werbung steigen wir so ein. Ja, sollen wir denn dann Werbung auch einschalten? Das Werbeprogramm? Eigentlich wollte ich noch drei Sachen erzählen. Okay. Willst du die noch vor der Pause machen? Lass ihn die drei Sachen erzählen. Ja. Nein, ich wollte ich nicht. Wir können jetzt hier eigentlich auch live kacken gehen während Podcast? Oder macht ihr dann? Ja, nur nicht in die Wanne. Bitte nicht in die Wanne. Okay. Ja. Außer es ist eine schöne feste Wurst. Aber Wasser ist doch eh schon kalt. Ja, wenn es eine schöne feste Wurst ist und sich nicht so sehr verteilt, ist okay. Aber wer kann das vorher garantieren? Also ich würde mal sagen, den ganzen Tag nur Bier und so widerliche bayerische Hoxen und sowas gegessen. Es kommt sowas von rausgeschossen. Ein Hoxen. Ich hatte heute. Sagen wir, wir trocknen den Marvin mal kurz ab. Das ist auch so ein bisschen in Filmen. Gab tatsächlich mal in der Eifel früher eine Band, ich glaube, die existieren heute noch. Eifel 65. Nee, die hießen Marvin Go tatsächlich, weil sie ihnen aufgefallen ist, dass in jedem Film derjenige, der wirklich fies abbekommt, Marvin heißt. Unter anderem zum Beispiel der Typ, der von John Travolta im Auto den Kopf weggeschossen bekommt. Stimmt. Dass Marvin, einer der von Roboter den zwei. Allerdings hier. Per Anhalter durch die Galaxis. Marvin. Ja. Der scheiß Marienkäfer. Ich heiße Marvin! Kennt ihr den? Nee. Den kennt ihr nicht? Der, keine Ahnung, wie viele Millionen Klicks bei YouTube. Auch Marvin. Den gucken wir uns gleich zusammen an in der Pause. Und der sagt die ganze Zeit, ich heiße Marvin. Alle Hörer kennen, also der Hörer kennt es, du nicht. Okay. Dann gucken wir uns an. Kennst du es? Nee, ich kenne es. Es ist furchtbar, wenn du Marvin heißt wegen diesem Scheiß. Also Leute kommen zu mir, also unter 30. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich sage, ich heiße Marvin, gucken die mich an. Heißt du Marvin? Und die wollen dann nur hören, dass ich dann sage, ich heiße Marvin. Ist das so ein Jamba-Ding gewesen? Schlimmer. Kennt ihr das nicht? Nee, das klingt für mich wie ein Crazy Frog. Das ist schlimmer. Denn solche Kulturbalancen, das ist wie Kevin mittlerweile wegen dem Scheiß. Ja, aber apropos Kevin, weil eigentlich ist in Kevin allein zu Hause der Verlierer auch wieder Marvin, weil einer der zwei Einbrecher, der feuchten oder im zweiten Teil der klebrigen Banditen, ist nämlich auch Marvin. Ich hasse es, wenn der Interviewpartner gut vorbereitet ist. Nee, das kann ich immer aus der Hüfte schießen tatsächlich, weil tatsächlich diese Band aus der Eifel damals Marvin Go sich extra Marvin Go genannt hat, um allen Marvins der Welt Kraft zu geben. Marvin Go. Marvin Go hießen die. Also so nach dem Motto, steh auf, Marvin. Marvin Go. Ich bin eher ein Pokémon Go-Typ. Ja, aber da steckt ja kein Marvin. Spielst du Pokémon Go? Ich stecke ja da drin. Nicht mehr. Bist du einer von den Pokémon? Also wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und du gehst an mir vorbei, kann ich dich dann catchen? Nee. Ich bin mal da oben am Killesberg Karpadors geangelt, als es noch cool war. Karpadors? Der junge Karpadors. Herr ist viel zu in der Jugendkultur verhaftet. Ich verstehe nichts mehr. Was hat das bitte mit Hitler zu tun? Stimmt, einige, da gibt es so viele Hitler. Ohne Scheiß. Es gibt zwischen Pokémon und diesem NS-Regime so viele Gemeinsamkeiten. Echt? So Team Rocket ist ja so ähnlich organisiert. Die SS. Team Rocket ist die SS. Und ja, Giovanni stimmt, ist Hitler. Stimmt. Und die wollen irgendwie alle Pokémon. Wir wollen können. Über die Welt regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Ja, stimmt. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Ich heiße Marvin. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Ja, doch. Also ich war Pokémon-Fan, als es neu war. Ja, ich auch. Ich hab's damit warst du mit 5, ja. Ich hab's mit 5, 6 angefangen. Okay, da war ich weiß noch, 12, das ist mega peinlich, aber ich hab mal damals zu jung. Ich hör auf, auf den Tisch zu klopfen. siehst du immer meine Augen? Deswegen bin ich auch so angespannt. Ich hatte schon tatsächlich so Fantasien, wie du im zweiten Block dann nach der Pause nach der Pause einfach mit so Händen auf den Rücken gefesselt da sitzt. Und ich die mit drei Gürteln an das Ding, auf Mixery. Da halte ich doch an deinem Bier fest. Und ich nee, mir hat aber tatsächlich mal eine Hörerin geschrieben, ihr klopft zu viel auf den Tisch. Seitdem bin ich total. Das war bei unserer zweiten Folge und seitdem habe ich einen Trauma. Weil ich würde den Leuten recht machen, ich bin so ein Service-Typ. Das ist ein Service-Typ. Ich bin auch sehr serviceorientiert. Ja. Und ich orientiere mich immer am Service-Mitarbeiter. Am Mitarbeiter. Und mache dich vollkommen fertig. Die Schweine. Ja. Ich bin heute an einem Typ vorbeigelaufen, der Rohre geschweißt hat oder irgendwie mit einem Gasbrenner Rohre bearbeitet hat. Und musste dann ganz schlimm furzen, während ich an ihm vorbeilief. Oh, hattest du Angst? Ich hatte richtig Schiss kurz. Ich habe Rohre gesorgt. Ja. Ich hatte echt Schiss, dass hier gleich alles explodiert. Ja. Ist aber hätt gut gegangen. Hätte ich auch. Thema Hitler, oder? Was? Nö, ich wollte nur mal einfach. Hitler wegen. Also, müssen wir einmal im Podcast sagen. Stell doch mal sinnvolle Fragen. Ich habe mir andere Fragen vorbereitet. Ja, dann machen wir jetzt im zweiten Block. Was war dein Lieblingsnazi oder so? Horst Seehofer oder. Wer war dein Lieblingsnazi? Horst Seehofer oder Andi Scheuer? Nee, ich meine, erste Generation. Nicht diese Hipster-Nazis, diese neuen. Das mag ich nicht so. Als sie noch cool waren, die Nazis. Da war der Scheiß noch roh. Ob cool, weiß man nicht, aber auf jeden Fall waren sie true. True, das kann man nicht sagen. Hey, Goebbels, wenn ich meinen auch so müsste, Goebbels auf jeden Fall. Cooler Typ. Goebbels ist der Beknackteste, glaube ich. Der ist vollkommen durch. Aber genau, der war so durch, gegen den wirkt Hitler halbwegs sympathisch. Aber Göring ist halt auch zugekokst in lila Anzügen auf kleine Jungs stehen, ist halt auch schon ein bisschen durchgeknallt. Was heißt denn da jetzt gegen kleine Jungs stehen? Nee, ich finde Goebbels hat einen riesen Anteil da geleistet. Also natürlich Bullshit, was sie da abgezogen haben. Aber ohne Goebbels, also der hat schon gute Werbung gemacht. Der Mann. Er war eigentlich der Influencer. Werbefachmann. Wenn wir noch den Bogen zum neuen Jahrtausend finden wollen, er war der Influencer des Dritten Reiches. Das meine ich ja. Und ich bin ja hauptberuflich in der Branche und Goebbels ist da schon ein Idol. Wer das rausschneiden? wer hätte damals mehr Follower gehabt hätte? Ja, Hitler oder Goebbels? Oder Coca-Cola. Gab es das schon in den 40ern? Angeblich hat Goebbels ja Coca-Cola alles geklaut als Marketing. Achso. Aber egal. Also Goebbels oder wer? Hitler. Wer hätte mehr Follower gehabt, war Peters Frage. Boah, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich Hitler hätte auf jeden Fall so einen krassen Tanz gehabt, wie diesen Flossdance oder so. Ich glaube, Hitler, der hat so viel anderes um die Ohren gehabt als Propaganda, nämlich. Ja, da wäre wahrscheinlich jeder beleidigt gewesen. Nee, oder? Hitler wäre, also wenn es da Internet gegeben hätte, Hitler hätte irgendwie so einen Blog gehabt. Ja, aber ich glaube, Goebbels wäre aktiver gewesen. Ja, Hitler hätte so einen Blog gehabt, wo ab und zu mal was hinkleistert und dann ausrastet und keine Ahnung. Ja, und ich glaube, du könntest halt irgendwie, der hätte eine Social Media Ministerium gehabt, das für ihn regelt. Und Goebbels wäre der aktivere gewesen. Ja, ich finde, da kann man Hitler kann man, hätte halt, so wie Merkel, das ist ja jetzt auch nicht. Da kann man die neuen nehmen, Seehofer und Söder. Söder ist die ganze Zeit online und Seehofer macht neue Twitter. Ich bin immer froh, wenn der Söder was postet, weil er schafft sich so selbst ab. Der muss einfach nur posten, das reicht schon um seine. Ja gut, das macht Trump ja auch, aber trotzdem wird er wieder gewählt. Ja, sieht ja mal die Amis rein, die haben ja nochmal einen anderen. Wobei in Bayern ist es so ähnlich, da heute morgen im Hotel. Bayern, Amerika. Heute morgen im Hotel wirst du auch begrüßt, ey, sorry. Die Mädels müssen in diesem Hotel, alle, die da arbeiten, in so einem Dirndl rumlaufen, wo die Titten fast rausfliegen, nur weil das ihr Bayern dazugehört. Ich find's gut, ich meine nur, aber das ist halt Bayern, ne? Also. Ich find's gut und scheiße. Ja. Ist eine umgedrehte Burka. Sollen wir mal Werbung machen? Ich kann ja Werbung machen, während ihr kacken geht. Nee, du wolltest doch. Also, jetzt bin ich total. Du wolltest doch kacken. Reihe, ne? Ja. Kann ich, wenn zwei Leute also mein Kopf, in der Badewanne sitzen, scheißen. Mein Kopf noch ein extra Klo. Also, ich glaube, wir schalten mal eine Werbung und danach hört ihr noch eine coole Werbung für irgendein Freestyle-Event. Für dein Live. Von Red Bull. Von Red Bull. Marv spricht Red Bull. Wie wäre eigentlich dein Surfername? Kurz vor der Werbung noch. Dann schneiden wir. Dein Surfer-Nickname. Du sagst den Namen und danach kommt fett Werbung. Mein Surfer-Nickname. Ich hatte einen im Kopf, aber das wäre nicht mein Surfer. Ich glaube, ich wär Marv the Wave Master. Warzen entferne ich selbst. Nächtlich im Harndrang. Nächtlich im Harndrang. Verstopfung. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verstopfung. Hornhaut schält sich sanft ab. Wir begrüßen zunächst die Challenger. Einige der besten Extremsportler der Welt. In den Disziplinen Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX, Buggy, Snowmobile und Quad. Quad. Quad. Quad. Geil. Ich finde auch diesen Hall-Effekt natürlich schön wegen Quads. Muss man sich in der Halle vorstellen. Ja, das liegt in der Halle gut. Mit fucking Quads. Extra den Ausschnitt, den man zeigen darf, ohne dass man Marken nennt. Red Bull. Was? MTV. Big Pump. Nee, ProSieben überträgt es nicht. Big Pump. Aber MTV. Früher käme sowas auf MTV. Der edelste von allen. Das wäre so ein Big typisches Pump. MTV-Format gewesen. Mhm. Big Pump. Nee, Big Pump ist der. Ist, ich krieg von denen mittlerweile Geld, deswegen muss ich. Heckler und Koch. Ja, er kriegt 25 Cent zurück für seine PET-Flasche. Big und Pump, nee, die krieg ich. Ich bringe immer Pfand mit von Big Pump. Ich habe kurzer Exkurs, bevor wir zu. Ich habe mal den coolsten Einkauf der Welt gesehen. Vor mir war so ein Typ, da wusste ich sofort, was der sein Wochenende lang macht. Der hat 3 Pizza Pepperoni bestellt. 3 Pizza Pepperoni gekauft und 3 Flaschen 1,5er Big Pump, also für sein Wochenende. Fand ich einen guten Einkauf. Das geht eigentlich vollkommen klar. Ich kaufe immer nur eine Spezi. Ich kaufe immer eine Flasche Spiritus und teile mir die vor dem Laden mit dem Penner. Spiritus Rector sozusagen. Genau. Weißt du, was das ist? Nee. Der führende, lenkende Geist. Also, wenn jetzt, was weiß ich, jemand eine Gruppe Studenten durch die Stadt scheucht und denen sagt, da geht's zum nächsten Pub, dann ist derjenige, der Spiritus Rector. Okay. Okay. Kommt aus dem Lateinischen. Ja. Daran muss ich mal denken, wenn ich Spiritus Rector. Ja, ich trinke den nur. Ich derjenige, führe den und lenke nicht, ich trinke nur Spiritus. Die Richtung vorgibt sozusagen. Okay. Ja. Kommt, glaube ich, aus irgendwelchen römischen Heeresschlachten. Der Klassensprecher. Sozusagen. Der Trinkfortainment. Also ich lege mal dein Handy hier hin. Ja, dann kann ich mal draufhauen. Ja, vielleicht so, also wenn wir Marvin nochmal so einladen, Kitten. Dann Arm so, wird er komplett gepolstert einfach. Dann kommen wir so, dann wickeln wir in deine Decke ein. Deine Kuscheldecke wird er dann eingewickelt. Es gibt doch diese, hier dieses Bubble Soccer, wo man in so Blasen drin ist. Oh ja, ja. Sollen wir das nächste Mal machen mit Mikro? Da stecken wir irgendwie ein Mikro rein. Ja, und dann bist du in der Bubble. Ja. Ja. Filter Bubble. Marv in the Bubble. Wollen wir nachher eigentlich noch gemeinsam Bubble Tea trinken gehen? Mm. Ich habe gehört, da wäre jetzt Trend. Wir sind ja jetzt bei Spotify. Da Alter, man merkt, dass du schon über 30 bist oder 40. Gibt es Bubble Tea nicht mehr? Bubble Tea, das war ein Trend 1948 oder so. Ach so, okay. Für 2 Wochen. Krass. Und dann wurde die Bundesrepublik gegründet von Conny. Okay, krass. Also Bubble Tea ist kein Trend mehr. Kommt jetzt wieder. Kommt wieder. Machen wir einen Laden auf? Ein Bubble Tea Laden. Ich glaub, da ihr macht irgendwo einen Schlecker zu, dann machen wir einen Bubble Tea Laden. Das ist Schaumbubble. Wie Schaumbubble. Schlecker zu? Gibt es die nicht mehr? Ja, die eine Filiale macht zu, da läuft es nicht so gut. Alle anderen laufen super. Zum Beispiel unter dem Hashtag Markus Bubble war hier. Markus Bubble, ja, der war doch auch mal VfB-Trainer. War der mal VfB-Trainer? Alle waren mal VfB. Ich war mal VfB-Trainer. Ich werde VfB-Trainer, wenn es so weitergeht. Ja. Jeder, also. Ja. Ist oder war? Oder genau. Also die hatten irgendwie 25 Trainer in 10 Jahren. Ja. Das heißt, wie viele Einwohner hat Stuttgart? 26? 26,5. Ja, naja, also, genau. Also du warst noch nicht. Also 19 mehr als du Follower hast bei Instagram. Es dürfen ja auch nur Einwohner der Stadt Trainer werden. Und 27 mehr als das Saarland. Ich kenne ja dieses Instagram noch nicht. Wollen wir vielleicht mal. Habt ihr auch MySpace-Seiten private? Oder? Ich hatte so ein hartes MySpace-Profil. Oh Gott, was ist denn heute los? So eine Übersicht. Wieso muss ich denn die moralische Glatsche hier werden? Mir wurde letztes Mal schlecht. In meinem MySpace-Profil hatte ich immer so eine Übersicht. Und ganz stolz, diese Bands habe ich schon live gesehen, wo die Liste immer länger war. Alle neuen. Ich war bei Good Charlotte. Yeah, Good Charlotte. Was war noch geil? Wie hießen diese Christen? Mit den Dreadlocks? Egal. D.O.D.? Das waren Christen? Ich glaube, das war auch so eine Christen-Rockband. Aber Good Charlotte ist halt auch so uncool. Ja, super uncool. Das ist Blink 182 meiner Generation. Ja. Ja. Ja, Blink 182 auch. Also die waren doch cool. Ich bin eigentlich eure Generation, nur jünger. Ja. Ja, spät. Du bist vielleicht Peters Generation, aber ich bin ja in der Uhr. Ja, bist du denn 48 oder was? Ich bin 48. Ja. Ich bin 46. Und du? Auch. Ja, also sind wir gleich. Nee, jetzt mal im Ernst. Darfst du es verraten? Wie alt ich bin? Ja. Was denkst du denn? So Mitte 20, 25. Okay, zählt. Zählt. Wir kommen hier vom Hundertstel ins Milliardenstel. Ja. Wir müssen doch noch über den noch geilen. Aus deinem Leben auch. Nee, wir müssen doch noch über diesen geilen Einspieler reden. Stimmt. Was sind die geilsten Extremsportarten für dich? Du als Sprecher für Extremsportarten. Und du warst ja bei der Live-Show dann auch. Ich bin dazu eher gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Nämlich gar nicht, weil es gibt keine Jungfrauen, die Kinder haben. Das ist einfach Bullshit. Naja, Maria. Schönes Thema gewechselt. Nee, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht beim Zugucken, als du dir dieses Event dann auch angeschaut hast? Waren die Quads fetzig? Waren die Motorräder dufte? Was war das eine? Schneemobile? Schneemobile. Schneemobile sind eine Extremsportart. Snowmobile. Snowmobile, ja. Schneemobile. Quad. Wir alten Leute sagen Schneemobil. Ja. Ich bin da gar nicht affin für so ein Mist. Ich war immer so ein Opfer mit City-Roller. Früher. Ohne Scheiß. Du warst Kickboarder, sagt man. Nein, Kickboarder sind die mit dem Knubbel oben. Ich hatte erst zwei Räder vorne. Und dann später war ich Skater. Aber ich habe nie was gesehen wegen dem in der ersten Hälfte angesprochenen Helm. Und deine Haare. Ja, ja. Ich finde das eine sehr romantische Vorstellung, wie du mit so einem Haarhelm und so einem City-Roller durch das Saarland fährst. Das ist einfach so, so stellt man sich das Saarland noch vor, so ein Haarhelm, Kickboard, wie so ein City-Roller, wie man so schön sagt. So ein Steven Spielberg-Film, so die Eröffnungsszene, so 80er-Jahre-Kinder, die mit irgendwie ihren so BMXen die Stranger Straße. Things, die Saarland-Edition. Genau. Mit Emos, die mit City-Rollern fahren. So, und die andere, die Welt auf der anderen Seite ist auch gar keine mystische Welt, sondern du fällst einfach in den alten Bergstollen rein und musst da halt erst wieder rauskommen. Ja. Also das ist die Saarland-Edition. Das ist so Dark, diese andere Netflix-Serie, diese deutsche, gekoppelt mit Stranger Things, da käme die Folge raus, wo Marvin auf seinem City-Roller in den Stollen kracht. Ich zeige euch diesen und sich durch die Braunkohle wieder hochwühlt. Jetzt beschreibe, was du siehst. Das tatsächlich 13, 14. Find ich gar nicht so schlimm. Das ist so eine typische Anfang der 2000er Emo-Frise. Ja, ja, also eigentlich siehst du exakt so aus wie du vor 15 Jahren. Ja, ich wollte dir sagen, wollte mir zugeben. Wie lange die Haare da waren? 14. Wir suchen nachher mal ein paar Fotos von. Kennst du noch die DBS? Ja, aber ich hatte auch so eine Frisur. Du bist einfach sein Sohn. Das kommt auch ungefähr hin vom Alter. Du bist 47. Ich bin 47, erst Mitte 20. Ja, ja, ich hatte auch mal was mit einer. Guck mal, heißt deine Mutter zufällig Marion? Claudia. Marion aus dem Saarland? Mit und ohne Schäferhund. Zieh dir das rein. Hart, oder? Ja. Du kannst richtig sehen, wie viel Haarspray das raus. Ja. Dir ist schon bewusst, dass du die Fotos jetzt alle gleich uns schicken musst, damit wir die als Fotoalbum auch noch dann online haben können, damit die Leute das auch, also das ist ein Hörpodcast. Wir haben letzte Folge tatsächlich eine Gebärdensprache-Folge aufgenommen, die wurde nicht sehr oft geklickt. Fickt euch. Die war gut. Sollen wir noch mal einen Blog in Gebärdensprache machen? Ich bin Marvin. Ich heiße Marvin. Oh, das haben wir uns in den Kommentaren zu schnell rein auf YouTube. Frau Buddha, geht es? Achso, nee, das ist immer so ein schlechter Ton. Das hauen wir uns nachher rein. Ja, das schneiden wir rein. Genau. Ich bin Marvin. Vielleicht war ich sogar noch ein Abbinder. Jetzt sprechen wir wieder. Das hat wirklich Millionen Klicks. Das ist so ein verfickter Marienkäfer, der kommt einfach. Aber gab es das auf einem Jamba-Spar-Abo? Nee, oder? Das hat einfach irgendein YouTube-Typ erfunden. Okay. Ja. Haben wir verpasst. Scheinbar. Derzeit haben wir Heinz Becker geguckt. Nee, ich habe versucht, den Crazy Frog als Klingelton auf meinem Nokia zu installieren. Hat aber nicht geklappt. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Hattet ihr im Saarland eigentlich die D-Mark? Franc, okay. Franc National. D-Franc, oder? D-Franc National. Wir hatten, also ich kann mich noch erinnern an mein erstes 5-Mark-Stück. Ich bin direkt ganz stolz zu dem einzigen Laden warst. Gerannt, den wir im Ort hatten. Fischens heißt der, das hat nichts mit Fischens zu tun, der hieß so Fischens. Fischens, ja. Die Frau hieß Fisch, Maria Fisch und deswegen ist der Laden Fischens. Die Familie Fischens. Fischens, ja. Fischens. Ja. Könnte auch ein cooler Club in Berlin sein. Gehen wir zu Fischens und da gab es alles, ne? Also, aber halt mega überteuert, hat alles dreimal so viel gekostet wie in der restlichen Zivilisation. Dorfladen halt, ja. Ja, ja. Ich bin mal 5 Mark dahin, hab alles gekauft, kam zurück und hatte immer noch 4 Mark oder so. 4,80 Mark, glaube ich sogar. Obwohl der so teuer war. Ja, weil das einfach Saarland ist, da kostet alles nichts. Ah, das ist so wie Kambodscha oder und so. Ich hatte damals keine Interessen außer Cola-Kracher, weil ihr die noch kennt. Ja, ja. Ja. 20 Pfennig für einen Sack Cola-Kracher. Später, als ich dann auf einer älter wurde, dann auch saure Schnüre, aber das war mir damals zu hart. Zu Marktzeiten. Da gab es schon Euro. In Euro-Zeiten hast du dann saure Schnüre gegeben. Ich bin ja heute noch großer Fan von den Schlümpfen und von diesen Erdbeeren, die du isst und die dir einfach, sobald du reinbeißt, ist dein ganzes Zahnfleisch einfach verklebt mit diesen. Ich finde alles geil, was einen weißen Rücken hat. Boah, ist auch schön, die Frösche. Leoparden. Nee, bei so Gummiviechern. Ach so. Auch weiße Mäuse, aber da ist ja alles weiß. Ja, die sind geil. Echt? Also alles, wo weiß ist. Nur wenn ich high bin. Das klingt irgendwie nach Wasserleiche oder sowas. Alles mit dem weißen Rücken. Ja gut, die können sich nicht mal wehren. Das ist auch Wasserleichen? Ja. Ja, weil wir Schwaben, also ihr Saarländer schlaft ja mit Tieren, wir Schwaben mit Toten. Ja. Gut, das kostet nichts, das kann ich verstehen. Ganz genau. Mhm. Das ist schon günstig. Ja. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Ich wohne aber seit 6 Jahren schon im Schwabenland, also ich bin ja Exil-Saarländer sozusagen. Achso, okay, also weil ich fliege immer mit dem Heli hier hin, weil ich habe meinen Wohnsitz in der Eifel nie aufgegeben. Zu Recht. Ja. Es wird mal wertvoll, der Wohnsitz. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich in 2 Jahren oder so. In Saarland hofft man ja, dass der Vulkanismus wieder losgeht bei euch. Du, das ist die Vulkaneifel. Also du bist noch weiter unten. Ich bin noch weiter westlich. Ach Gott. Ja. Also bei euch Frankreich, das ist bei mir Belgien. Und die haben nämlich tatsächlich auch ein sehr unsicheres AKW. Also, glaube ich, Amel oder. Nee, die wollten mal ein Endlager direkt an der Grenze machen. Ja. Haben sie dann aber doch nicht gemacht. Weil die Eifeler die ganze Zeit Kuhmist drüber geworfen haben. Fladen. Ja. Belgien stand 10 Jahre unter. Vergisst man mal, das war der Fladenkrieg. Der ging von 1995 bis 2005 tatsächlich. Der Fladenkrieg. Da wurden die ganze Zeit Kuhfladen über die Berge. Das erinnert mich an diese Milchschnittenwerbung. Weißt du noch Vladimir damals an der Universität? Mit den Blinis gemacht. Immer wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten. Das war eine gute Werbung, ne? Die waren grauenhaft. Geile Werbung. Blinis gebacken. Das war eine gute Werbung. Alter, was die Vorstellung ist auch schön, oder? Ja. Wie die Klitschko-Brüder in der Ukraine in der Schule sitzen und sich eine Milchschnitte reindäuen. Ja. Nur schmeckt scheiße. Ich hab, aber ist egal, Werbung für Werbung kassiert, Wladimir. Ich habe gehofft, dass ihr euch mehr anfeindet wegen euren verfeindeten. Ja, aber das ist ja tatsächlich nur Bundesländern. Also ja, genau. Der Eifel am nächsten Mal. Was ist das Schönste am Lokalpatriotismus? Das Schönste? Ja. Feindseligkeit gegen die Nachbar. Ah ja. Ja. Gemeinde. Ja, aber die gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Die habe ich alles erfunden, weil ich wollte hier in Schwaben einfach auch so tun, als würden wir jemanden hassen. Ich hasse die Schwaben mittlerweile mehr als die Pfälzer und das ist schon mal ein Statement. Stimmt, ihr Saarländer habt auch echt ein Problem mit den Pfälzern. Ja. Da vergisst man ja mal. Die kennen nämlich die Rheinländer gar nicht und auch da die Eifel oben. Ja, das ist alles im Norden, da fährt man irgendwie hoch nach Köln und da sind sie auch alle schon cool. Du sprichst ja auch ganz anders. Die Pfälzer ist ja wieder. Ja, das ist die dümmliche Version. Kornbeere. Die Wichser. Diese Wichser. Ja. Ja, da ist der Hass, den ich wollte. Genau. Warum kannst du kein Pfälzer sein? Weil dann würde ich dümmlich reden. Ich finde das schon wieder sympathisch, weil wir kesseln die Feinde ja eigentlich zwischen uns ein. Du bist ja fast eher ein Verbündeter. Oder mögt ihr die da unten? Wir haben da keine Berührungspunkte, außer dass ich war mal in Speyer, die haben ein ganz schönes Dom. Speyer ist ja schon wieder fast so weit weg. Ist ja keine Pfalz. Speyer ist ja schon wieder hier. Verstehe, aber die Pfalz ist auch so. Für mich ist die Pfalz auch so, aber die Pfalz ist ja auch nicht Hunsrück. Hunsrück ist ja wieder was anderes. Ja. Ne? Oh Gott, ja. Also, es ist ganz komplex. Rheinland-Pfalz ist so ein komplexes Bundesland und dann hängt noch dieser französische kleine Tumor da unten dran. Er meint Elsass-Lothringen. Ja, oder Saarland. Ich will Hass! Ich will Hass! Ja. Wir hatten heute sehr viele vulgäre Ausdrücke und Geräusche. Und jetzt willst du auch noch Hass haben. Ja. Obwohl es hat noch keiner gefolgt. Wir sind noch gar nicht so deep geworden, aber ich glaube, das ist nur eine Kennenlernrunde heute. Ne? Ja. Ja, willst du deep werden? Stell doch mal eine deep Frage. Nee, du hast auch wenig von dir so erzählt. Ich glaube auch tatsächlich, die Zuhörer denken, ach, den Marvin haben sie erfunden. Was machst du denn beruflich? Wie heißt du mit Nachnamen? Halt deine Schnauze. Peter Robin. Okay, ich lasse es raus. Ja, sperren. Ja. Dass man kommt. Gucken wir mal. Vielleicht könnte man da. In 5 Minuten kommt irgendwas schlagfertig. Könnte man da so ein Dings einbauen? So. Ja, aber ja, dann müsste ich ja nochmal hören. Worüber reden wir eigentlich? Sheen. Genau, erzähl doch mal was. Wer ist Charlie Sheen? Noch nie gehört. Jetzt. Das ist doch dieser HIV-kranke Wichser, der bei Tour de Hafmann rausgeflogen ist, ne? Nee, das war Ashton Kutcher. Ja. Gut, aber wenn du aus dem Saarland kommst, da gibt es in jedem Ort einen echten Kutscher. Das ist nichts Besonderes. Echten Kutscher? Ja, einen echten Kutscher. Ich habe einen echten Kutscher gesehen, da warst du noch. Ja, wo war ich da? 32 oder so. Da war ich noch jung. Da warst du noch Klatschkies im Schaufenster. Klatschkies? Alter, ist die kleine Schwester von Alicia oder was? Klatschkies? Ich kenne Alicia Keys nicht. Ah, okay. Oh, ich weiß nicht, du kommst immer mit deinen jugendlichen, coolen Leuten. Wer soll denn wissen, wer Alicia Keys ist? Keine Ahnung. Ist das die Tochter von Keys? Ja. Ist das die von dem hier von Keys-Lieferanten? Nee, von Keys Richards. Wer ist der Vater Keys, von Keys Richards? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Erzähl doch mal, was von... wie haben wir uns denn kennengelernt? Darf man das erzählen? Naja, ein bisschen. Vielleicht, wir waren doch zusammen in China, oder? Du hast ja, genau. Von genau. Erzählt, so. Wenigstens sagt ja auch China. Ich hasse das für diese Wichser hier. China. Ja, aber es heißt China. Ist mir egal, aber er kann es auch nicht aussprechen. China. China. China. China. China. China. Ja. Grüße an China. Ja, erzählt doch noch eure liebste Anekdote. Genau. Vielleicht kriegt ihr noch wir eine kennen uns daher. Er hat an der Akademie gelernt, an der ich gearbeitet habe. Das mal so die nennen. Academy, die Oscar-Stars. Ja, genau. Kann man so sagen. Ich bin sogar Medienpreisträger. Academy. Ja. Okay. Genau, daher kennen wir. Und wir waren zusammen in China. China. Das stimmt. Ja, das war lustig. Wir haben den Milliardären die Kippen weggefluppt, könnte man sagen. Ja, er war derjenige, der die Double Happiness entdeckt hat am Flughafen. Double Happiness war Stange Zigaretten für 4 Euro. Oh. Double Happiness. Ich konnte ihn nie leiden, bis er mir diese Kippen gebracht hat. Aber dachte ich, hey, der Typ ist cool. Ich meine, der ist cool. Der Typ ist cool. Die Marke hieß so, oder wie? Ja, Double Happiness. Typisch chinesische Marke. Stand da irgendwas auf Chinesisch drauf, das Double Happiness war nur so zum Locken der Europäer. Wahrscheinlich waren das irgendwie für die Fantasiewörter, wie wenn wir uns chinesisches Zeug tätowieren. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder auch Double Happiness. Double Happiness. Die waren schon widerlich, die Dinger. Die waren geil. Weißt du noch, Peter, damals? Weiß ich noch, China. Double Happiness. Double Happiness weggeballert. Wie immer wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten. Haben wir uns 3 Double Happiness angemacht. Ja, so war das damals. Und da gab es Harbin Beer. Harbin, oh, war das schön. Abends, das ist eigentlich total, also diese Szenerie versuche ich jetzt mal, lieber Hörer, versuch dich mal, schließ mal die Augen, ihr beiden, um mich auch da rein zu versetzen. Ich erzähle nun vom schönsten Abend, den ich mit Peter hatte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir kamen aus unserem Hotel, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, in Qinyang? Rongnang. Es war auf jeden Fall das beste Hotel der Stadt. Ja. Und das einzige mit fließend Wasser. Ja. Und wir waren da wirklich in Südchina, in dieser Guangdong-Region. Also da, wo... Du wolltest deine Augen schließen und genießen. Ja, ich hab's aber gern offen. Ja, bitte, erzähl mal. Ich schon wieder vergessen. Okay, wir machen wieder die Augen zu. Du hast jetzt ja die Story abgebrochen. Ja, dann weiter. Lass die Augen. Ich mach tatsächlich traditionell chinesische Lieder summig im Hintergrund. Okay. Aber du erzählst weiter. Vielleicht kann man da auch später was einspielen. Nee, ich sing da einfach. Okay, sing du. Wir haben da eins. Wir waren in der Guangdong-Region, also einer ganz, ganz... Guangdong-Region, einer ganz armen Region in China tatsächlich. Und da kamst du aus dem Hotel, bist einfach um die Ecke und hast dich irgendwo hingesetzt, wo auf der Straße Katzen gegrillt wurden. Zum Beispiel in, und das stimmt wirklich. In der Cat Cuisine. Das Logo von der Cat Cuisine war einfach so eine Katze, die sich das Maul geleckt hat. Und da konnte man sich im Schaufenster Katzen quasi lebend raussuchen, um die dann... Und das ist kein Witz. Zu einem späteren Zeitpunkt zu verköstigen. Ja, im Ernst. Also, nee, das, kein Schwein glaubt, aber ja, das war wirklich so. Ja. Da waren Läden. Mach weiter, Brümi. Ich kann dann schwer den Story aussprechen. Nee, das ist schwer. Du kannst dir das ja später anhören. Ja, stimmt. Er ist der Hörer. Ja. Und das war der schönste. Nein, ich habe gerade erst angefangen. Ja, ja, okay. Wir gingen also darüber und am Ende dieser Straße quasi so rechts von der Cat Cuisine, falls mal jemand in Qinyang ist, ne, guckt einfach nach der Cat Cuisine. Da gab es auf der Straße so ein Street Food Market, würden die Stuttgarter Hipster sagen. Wir haben diese Straße die Gosse genannt. Ja, es war auf jeden Fall unterste Gossen-Action. Da waren irgendwelche versifften Eimer, wo ich nicht mal reinkacken würde, wo lebende Katzen drin saßen. Und das stimmt auch tatsächlich. Und die zahnlosen Einheimischen haben uns diese Eimer vor die Nase gehalten und haben uns sowas gesagt, das hieß so viel wie, wollen Sie diese Katze jetzt essen? Es war so ein bisschen wie in der Paulaner-Werbung, damit gute Reise geantwortet. Und wir saßen dort und haben für unverschämt wenig Geld dort täglich den Dosenbiervorrat verköstigt. Und das war Bier ohne Kohlensäure, das war einfach nur Wasser. Wie hieß das? Harbin und das andere? Harbin gab's und Budweiser. Ne, da gab's noch irgendein anderes chinesisches. Tsingtao. Tsingtao. Tsingtao. Genau. Das waren die einzigen Wörter, die ich konnte. Ich bin immerhin Ni Hao, Tsingtao. Und das hat auch immer funktioniert. Dort saßen wir also Abend für Abend, tranken unser Bier, aßen unsere Katze, frisch vom Grill. Ist auch kein Witz. Genossen die Abende. Das war schön. Ja. Das war eine gute Katze. Ich habe, es war eigentlich nur die Herleitung. Den Rest gibt es dann beim nächsten Mal. Das war jetzt nur die Herleitung. Ach so. Teil 2 folgt. Das ist, war jetzt der, die Herleitung. Was ein Phänomen war in der Gosse, vielleicht ist das, gilt es für ganz China, dass die die Tische nicht abgeräumt haben. Also man hat was getrunken, ja. Dann war dein Getränk leer, dann hat man sich ein neues Getränk geholt. Dein leeres Getränk, also Dosenbier, stand noch auf dem Tisch. Ja. Und wenn du da mal zu 12 sitzt und jeder trinkt irgendwie 9 Dosenbier, hast du halt am Ende 9 mal 12. Wir haben immer 400 die, ungefähr. Wir haben die Mauer gebaut, die chinesische Mauer. Ja, aus es ist kein, 400. Donald Trump wäre neidig gewesen. Es stand dann 4, also nee, 9 mal 12 ist ungefähr 100. Ja, aber das Kränkste war... Es waren, standen 100 leere Bierdosen auf dem Tisch. Ja. Und haben wir dann natürlich aufgetürmt und was weiß ich, weil wir lustige Jugendliche sind. Mhm. Am nächsten Morgen gab es ein Foto dann von mir, wie ich vor diesen 100 Bierdosen sitze. So ein Panorama-Shot. Ja, das hab ich und links und rechts wurden alle abgeschnitten. Also saß ich da nur alleine drauf vor diesen 100 Bierdosen. Und mein verfickter Kollege, er heißt A... Punkt. A.W. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Der schickt das dann an meinen Chef, dieses Foto. An Sie. Der auch dabei war. Ja. Verrückt. Da war ich dann sauer. Ja. Kennt man gar nicht von dir. Kannst du deinem Chef nicht ein Foto schicken von deinem Kollegen, wie er vor 100 leeren Bierdosen sitzt? Mhm. Irgendwie nachts um 5 und am nächsten Morgen um 7 beim Frühstück. Nee, das stimmt. Das fand ich nicht nett, A.W. Wir waren die einzigen, grüß dich, A. Ich fand's gut, würd's wieder tun. Wir waren die einzigen Europäer, die teilweise die Einheimischen dort, weil es keine besonders internationale Region ist, je gesehen haben. Ich bin auf so vielen Selfies in irgendwelchen asiatischen Pornonetzwerken zu sehen, ich will es gar nicht wissen. Ja, ist wirklich so. Ey, das ist auch wieder kein Sprecher Witz. Von diesem Freestyle-Zeugs. Ja. Da machen wir mal ein Selfie. Wahrscheinlich bist du in 1000. Die Asiaten sind ja auch ja, das große. Hatten wir schon erörtert mal, aber wir waren wirklich die einzigen Gringos in dieser ganzen Langnasen, Stadt. Langnasen, wie man auch ja. So schön sagt, ja. Ja, aber ich mache eigentlich noch sinnvollere Sachen als diesen Sprechermist. Keine Ahnung, warum wir es darauf so rumdoktoren. Ja, erzähl doch mal. Weißt du, du hast ja sonst nichts rausgelassen. Also deine... Wie findet man dich denn in Instagram? Ach, sag's keinem. Okay. Kenne Max Mustermann? Ja. Kombiniere das mit Marv, so Marv. Marv Mustermann, das ist X gegen RV, wie die RV-Versicherung. Okay. Ja. Also hast morgen 100 neue Follower. Ja. Millionen, 100 Millionen. Wenn ich die zwei... Die wir haben 400.000 Hörer. Yes. Ja. Ich mache Comedy-Veranstaltungen, also sowohl organisieren als auch moderieren. Aber kommt nicht. Wie kommt nicht? Okay, kommt. 4.11. Stuttgart, 25.4. Nee, doch. 11.4. Stuttgart. 11.11.4. 11.11.4. Das ist ja alles im November. Aber 11. Nee. 11.4. ist der 11. April Stuttgart. Okay, wo in Stuttgart? Audi Max der DHBW, da war Peter... Oh geil, da war ich auch schon mal. Genau. Du warst damals sogar bei der ersten Veranstaltung... Ist das eine akademische Comedy? Weil nee, Hörsaal ist. Nee, nee, das, also das ist nur eine akademische Location in dem Fall. Das ist aber nicht so cool, kommt besser am, was ist denn das, 24.05. nach Saarbrücken. Könnt ihr auch dann, gibt einfach mal einen Comedy Splash, der Hörer. Und wenn du mich anschreibst, dass du es gehört hast, du lieber einer Hörer, kommst du vielleicht sogar auf die Gästeliste. Kann man da in deinem Stall, Schrägstich, Wohnzimmer übernachten? In Saarbrücken. Aber er kommt doch aus Saarlouis. Ja, aber du hast da bestimmt noch Ställe, oder? Ich hab da Ställe, ja. Gestüte. An der einen oder anderen Stelle. Ja. Nee, ich habe da tatsächlich ein Stallgut, wo meine Stuten. Ja, die Marfburg. Genau. Die Marfburg an der Saar. Okay, ich könnte da tatsächlich irgendwie noch so eine Heuecke zurecht machen. Wann war das nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist links von Bethlehem. Nee, wann? 24.05. ein Freitag. In Saarbrücken. Wir haben coole Gäste, zum Beispiel Khaled Bounoir von Rebel Comedy. Kennt ihr den? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber wir kennen auch ganz gut sein. Wir kennen nur Heinz Becker und Loriot. Heinz Becker ist quasi sowas wie der Luke Mockridge der Kanaken sozusagen. Okay, also sozusagen, wie hieß der Kaya Jana des neuen Jahrtausends? Ja, sowas. Ja. Aber Kaya Jana war ja auch echt scheiße. Ich fand den nur lustig, weil er alternativlos war damals. Obwohl, Ranschied war schon geil. Ja, mit 12 fand man das gut. Ja, mit 12. Ja, meine Lieblingscomedians, die kann ich tatsächlich, ich habe nur eine Top 3 tatsächlich. Darf ich raten? Adolf Hitler. Ja, rat mal. Christian Horst Brandes. Seehofer. Der hat selbst gesprochen, ja, ist oben, aber ich verrate dir danach meine echte Top 10. 3. Loriot. Ja, rat weiter. Horst Seehofer. Dieter Hallervorden. Dieter Hallervorden, aber nicht als Didi, sondern nur als Dieter Hallervorden. Ja. Und jetzt kriegst du meine echte Top 3. Auf Platz 1 Bülent Ceylan, weil der ist echt lustig. Dann Mario Barth, weil der ist echt lustig. Und dann auf Platz 3 Markus Söder, weil der ist echt lustig. Also ich den einzigen, den du findest. Top 3, ja. Ich hasse diese RTL-Comedy. Nee, Bülent Ceylan, der ist echt voll Mario lustig. Barth sehe, gibt weil Messer, weil der kann so lustig den Mannheimer machen. Ey, das ist so ein ganz geil. Großer Bülent Ceylan. Wenn er seine Haare aufmacht, dann lacht er mich immer. Hardrock oder was? Der ist Hardrocker, der ist Mannheimer. Hardrocker. Der ist so lustig. Einer der lustigsten. Bülent Ceylan ist so geil. So genauso wie Mario Barth früher halt geil war, bevor Markus Söder kam, der hat alles auf Mario Barth dachte ich immer nur, warum lästert der über die Alte, anstatt sie einfach zu ficken und die Schnauze zu halten. Ganz genau. Geil. Das ist ja nochmal unter Mario Barth-Niveau. Hervorragend. Ich habe nur, ich quasi gerade... Du bist Limbo unter einem Witz von Mario Barth durchgetanzt. Ja. Das muss man erstmal hinbekommen. Ist auch groß. Ja. Aber Bülent Ceylan, der ist schon gut, gell? Ja, ja. Der Limbo. Ja. Ist der auch in Saarbrücken? Das Kranke ist, in Saarbrücken... Brooklyn. Saarbrücken. So, stimmt, du kennst dich gut aus. Danke. In Saarbrücken. Brooklyn. Gibt es leider in Brooklyn genug Mongos, die sowas feiern. Also da ist Mario Barth oder Bülent Ceylan immer ausverkauft, wenn die da sind. Das ja, ist echt traurig. Überall, oder? Ja. Also. Der ist sogar sein, also Bülent Ceylan, deswegen, wenn ihr gerade davon quatscht, der hat sogar sein TV-Programm da aufgezeichnet in Saarbrücken, weil da die tollsten Fans sind. Da war Annegret mit ihrer Familie. Alles eine Person. Schwule ins KZ. Ich kenne die sogar persönlich. AKK. Ohne Witz jetzt, ja. Ja, klar, kennst du die. Cool. Ja, klar. Meine Liste hast du halt. Mir auch gewählt. Und jetzt, ihr kennt euch halt. Die würde mich auch kennen, wenn du sie nach mir fragst. Also ohne Witz jetzt. Aber das will sollen wir sie mal fragen? Sollen wir das als Cliffhanger einfach auch nehmen? Vielleicht kann ich sie mal mitbringen. Die kommt ja nächste Folge. Ja. Also, nächste Folge. Aber erst, wenn sie Bundeskanzlerin ist. Also, nächste Folge. Dann können wir auch tatsächlich so ein cooles Interview machen wie hier Le Floyd mit der Kanzlerin. Dann können wir so ein AKK, da sind wir richtig edgy. Sie sind ja auch eine hübsche Frau und machen gute Politik. Jetzt frage ich sie einfach mal, machen sie auch gute Politik? So hat Le Floyd, dieser YouTuber mit den Augenringen, so, ja auch die Kanzlerin. Ja, Merkel hat er. Von Merkel, ja. Ja. Und so machen wir das mit AKK, wenn die erstmal Kanzlerin ist. Das Schlimme ist, die wird wahrscheinlich, also ist das schlimm. Natürlich, das Gute sein, wird 16 Jahre, die nächsten 16 Jahre ist also AKK. Kein deutscher Staat hat mit einem Saarländer an der Spitze je ein Problem erlebt. Mir fällt jetzt keiner ein. Gut, DDR war das einzige Mal, dass ein Saarländer irgendwas zu sagen, also richtig was zu sagen hatte. Und ups, da habe ich ja gar nicht drauf angespielt. Ja. Ich auch nicht. Okay, sollen wir jetzt. War doch kein deutscher Staat, es war auch nur ein sogenannter. Sogenannter Ostzone. Die genau, deutsche demokratische Ostzone. Die sowjetische Besatzungszone. Mehr war das nicht. Und das mit Nachdruck. So. Verdammte Sowjetunion. BRD. BRD. Peter sitzt hier übrigens mit United Stars Shirt. USA-Shirt? Ja. Ja. Wir sind aber eigentlich, das ist ein Wende-Shirt. Auf der anderen Seite hat er Maple Leaf und das ist rot. Also er hat auch ein Kanada-Shirt und drunter. Nee, das ist so ein Wende-Shirt. Wenn du das ausziehst und andersrum anziehst, dann... Ja. Bei Kanada denke ich immer an Pornodarsteller. Die haben doch alle so einen Kanada-Namen irgendwie, oder? Ja. So wie Cameron Canada oder wie die alle heißen. Cameron Canada. Haben die alle Kanada als Nachnamen? Die haben, viele haben irgendwie was im Namen. Ich bin schockiert, dass die unser Lieblingsland so beschmutzen. Ja. Buttfuck with Canada. .afi. Ja. Jetzt bin ich traurig. Kanada mal anfassen oder so. Kanada mal rein. Ja. In den Butt. Zum Buttfucken. Mein Magen brummt schon. Wollt ihr noch irgendwas Sinnvolles wissen? Ja, unbedingt. Eine Frage habe ich noch. Würdest du deine Talente im Kriegsfall auch einsetzen? Kommt immer auf die Art des Krieges an. Also normaler Kriegsfall. Frankreich greift das Saarland an. Oder gut, das ist ja an der Tagesordnung. Du kannst in Merzig, da wo ich herkomme, das ist noch so ein Stück höher von Saar Louis. Ich dachte, du kommst aus Saar Louis. Ja, ich bin in Saar Louis geboren. Das ist das nächste Krankenhaus. Ja. Merzig ist das Krankenhaus von uns aus, genau. SAG-Klinikum. Guter Laden. Der Kopf war schön Marvin gebären. Ja. Merzig, Mann. Ja, jetzt mal im Ernst. Stell dir vor, klassischer Krieg. So, wie früher. Wie es früher war. In den guten alten Zeiten. Sagen wir, um 4 wird zurückgeschossen. Würdest du deine Talente, nämlich Comedy-Veranstaltungen zu veranstalten, im Kriegsfall auch einsetzen? Zum Verteidigungsfall. Zur Verteidigung. Definitiv. Im Angriffskrieg auch? Absolut. Ja. Lieber Angriff. Was bist du so für ein Typ? Angriffskrieg, ja, Verteidigungskrieg? Ich würde Bunker-Comedy machen. Bunker-Comedy? Ja. Ah, du würdest halt sozusagen die Leute, die kurz vor der Depression stehen, nochmal abholen mit einem guten Lacher. Ja, und ich würde also davon ausgehen, dass das Saarland natürlich Frankreich dann annektiert und das Ding übernimmt. Ich würde für die französischen Kriegsgefangenen spezielles Programm aufziehen. Ah, also eher sozial dann. Ja. Ah, ja, gut. Da hätte ich dir gar nicht zugetraut. Also, was heißt sozial? Ich würde den Ja, du würdest halt unter den die Nase Kriegsgefangenen reiten, was eine Show würde, machen. Während sie bei uns Acker- und Feldarbeit verrichten im Saarland, wie ihre Frauen von den saarländischen Männern gerade in Paris durch den Arc de Triomphe gevögelt werden. Sowas würde ich denn unter die Nase reiben. Ah, okay. Da, also halt nochmal so Moral brechen. Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist das Rote Kreuz der Comedy, aber du bist gar nicht das Rote Kreuz der Comedy, sondern du bist das Schwarze. Du bist Ninja-Stern. Der englische Humor des Comedy in Kanada. Oh Gott. Ja, das erinnert mich immer an so eine Kollega-Punch. Wie war das? Der Kanada-Germane mit der Gun im Arm ist back oder sowas? Wer ist dieser Kollega? Bänge deine Mama von der Kamera. Wie geht das nochmal? Ich, keine Ahnung, Mann. Ich kenne. Wer ist Kollega? Da gibt es einen Kollege von dir irgendwie. Macht der auch Comedy-Shows? Wegen Kollega. Ja. So schlecht. Man merkt, dass der Mann über 40 ist. 49. Also ich habe keinen Boss. Wie Kollega. Der nennt sich doch selbst Boss. Ach so, das ein Luther Matthäus sich immer einlädt. Ich dachte, er ist der Kollege. Dann ist er ja nur ein Mitarbeiter und habt ja einen Boss. Ja, aber lieber Kollege als Bosshaus. Ja. Also oh ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Also so edgy wie Kollege ist, aber Bosshaus ist ja wirklich... Also du würdest so deine Talente, um das jetzt mal kurz abzuschließen, einsetzen, um die Moral noch weiter zu brechen vom Feind. Natürlich. Vom Feind und auch vom eigenen Land, oder? Ja. Einfach alles jede für das jegliche alles. Moral brechen. Alles für das Saarland. Die BRD angreift. Genau. Aber man fühlt sich, ich hatte gestern lustigerweise mit meinem Chef, also ich mache auch noch was hauptberuflich, ich bin in einer Werbeagentur. Tänzer. Tänzer genau. In einer Werbeagentur. Ich tanze im Schaufenster. Ja, kommt rein. Kunden anlocken. Genau. Wir tanzen gerade. Ja. Mit Schaumhaube. Was wolltest du jetzt sagen? Wir unterbrechen uns dauernd. Ich habe mit meinem Chef gestern noch die Rede gehabt. Weil er meinte, ja, die Saarländer, das ist ja wie die Schweizer so ähnlich. Und das stimmt auch. Also als Saarländer fühlst du dich nur wie halt eine eigene Nation. Nee, wie eine eigene Nation. Also Schweizer in arm. So Eigenbrötler, die machen so ihr Ding. Die sind neutral. Irgendwo. Kann keiner wirklich leiden. Ja, stimmt. Und wir haben auch, also es gibt Leute mittlerweile, also gerade die unter 25, die halt nicht mehr gebildet sind, die nur ein Bundesland kennen. Das ist aber tatsächlich schwer im Saarland, ja, du bist ja schnell wieder draußen. Die kennen das Saarland nur über Böhmermann jetzt, über diese ganze, hier, mach's mit deinem Nachbar, mach's mit deinem Pferd, Ja, der zieht jetzt immer noch durch, diese Scheißwitze. Ja. Wir ja nicht. Ja, aber das Ding ist, du kannst ihm auch nicht widersprechen, weil es einfach stimmt. Ja. Ja. Obwohl, wir geben hier in diesem Podcast Böhmermann nie recht. Deswegen ich habe ihm ja nicht recht gegeben. Aber, es, ich mein, aber du würdest ihm nicht widersprechen. Nö. Wir würden ihm auch nicht widersprechen, aber wir geben ihm nicht recht. Ganz kurz, Zoophilie wurde 1969 oder 68 oder 67, Ende der 60er, ab 67 war es nicht mehr verboten, mit Tieren zu ficken. Okay. Aber 2012 wurde es wieder verboten. Hm. Finde ich einen Rückstand, der wieder ganz, also man kann auch manchmal einen Schritt zurückgehen. Es ist aber nur eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe da letztens zu gelesen. Ja, das ist ja auch eine Sachbeschädigung. Das ist, wenn du das Tier dabei verletzt. Hm. Aber es gibt ja, also wenn du es so machst, dass dem Tier jetzt nicht so schadet, ist es auch nicht, wirst du dafür nicht bestraft. Ich habe da letztens zu gelesen von sogenannten nekropädophilen Sodonisten. Also nekropädophile Sodonisten, wie der Name schon sagt, nekrotot, pädominoeris, sodo, Tier, also tote Tierbabyficker. Okay. Ja. Das habe ich heute auch gelernt im Zuge der Recherche, dass Sodomie... Zug der Recherche. Ja, ich bereite mich vor auf diese Scheiße hier. Deshalb ist es so gut auch. Ja. Sodomie ist gar nicht Tiere ficken, das ist nur ein so biblisches Konstrukt. Das ist, steht für alle sexuellen Abartigkeiten, auch Homosexualität und so weiter. Also was die Bibel halt als abartig da bezeichnet. Und es ist gar nicht Tiere ficken. Sodomie, das ist nur... Aber im heutigen Sprachgebrauch. Im heutigen Sprachgebrauch, ja. Aber es ist falsch. Leute, lasst die Katzenbabys in Ruhe. Die toten Katzenbabys ihren Frieden haben. Obwohl, aber komm, ist doch scheißegal, wenn das Katzenbaby tot ist. Ja, ich bin da jetzt auch... Steck doch deinen Schwanz rein, Leute. Oh Gott. Komm, wenn es tot ist, ist doch scheißegal. Nee, aber ich meine, ob man das jetzt isst, wie in China, oder ob man der Katze noch ein schönes Leben macht, indem man sie sexuell befriedigt, also ich... Bin eher naja, auf der Seite. Aber sie ist doch tot. Sie ist doch also tot. Wenn sie lebt, würde ich es auch nicht machen, weil das irgendwie auch, das tut bestimmt auch weh, so ein Babykatze. Also ich wurde schon öfter von Katzen so... Wurdest du? Gekratzt. Ja, aber auch so, wo ich sage... Gefickt. Nee, angemacht auch. Gesagt, das war schon eine Einladung. Okay. Ach so, ja gut. Dann. Okay. Ich müsste mal ganz dringend auf Toilette und ich will nicht hier in die Wanne machen. Ganz ehrlich. Wollt ihr noch ein bisschen weiter quatschen? Geh doch ruhig. Wir haben die Schallgrenze durchbrochen gleich auch. Aber wir ficken noch ein paar Küken. Ich muss mich wirklich... Salah wird mal sagen, der geht das Anisation. Ja, der kann sich das nicht mehr mit anhören. Weil er ist Tierfreund. Achso, ich kann ja nachher reinhören. Ne? Also. Er ist nämlich Tierfreund. Und mag es nicht, wenn man Tiere... Tote, ist er Veganer oder sowas? Nee, Veganer ist er nicht. Okay, weil ich ernähre mich ausschließlich von tierischen Nahrungsmitteln. Ich esse sonst gar nichts. Ja? Nur. Nur? Ja. Was mit Bier? Nur auf tierischem. Tierbier. Ja, Tierbier. Ja. Okay. Das ist ganz komisch, hier ohne meinen Partner Jean-Paul Prüm zu sitzen. Und wie ist das so mit mir? Ganz geil. Ja? Komm, wir brennen durch. Lass durchbrennen. Wir brennen durch nach Kanada. Wie lange kann man hier aufzeichnen? Ich glaube, ich habe 1 Terabyte auf der Festplatte. Ja, das reicht das bis Kanada? So ein ganzer Flug? Ja, denk schon. Ja. Dann lass machen. Mach mal, oder? Gut, hoffentlich hört er sich das nie an, aber wer hört den Scheiß schon bis zum Schluss? Lass mal ein Thema ansprechen, was er nie angesprochen hätte in seiner Anwesenheit. Wir haben da wenig Grenzen. Waffen. Waffeln? Waffen. Ah, Waffen. Mit oder wie findest du Waffen? Gut, grundsätzlich. Ja? Ja. Okay, guck mal an. Ihr quatscht immer noch. Ja, wir haben, wir müssen dir was sagen. Was denn? Wir brennen durch. Wir machen einen eigenen Podcast. Okay, die 30 cool. Sekunden ohne dich gerade waren die besten meiner Podcast-Karriere. Ja, wunderbar. Dann haut rein. Also, letzte Folge Schaumbad, bald Schaumbad 2 mit Marvin und Peter. Da hat er lange für gebraucht, für das okay. Ich habe mir das kurz durch den Kopf gehen lassen, aber ich... Ja. War nur ein Witz, oh Gott, die Tränen. Brauchst du ein Taschentuch? Nee, alles gut. Ich würde sagen, wir brechen jetzt hier auch, also wir brechen jetzt hier auch einfach ab. Okay, okay. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Wir saufen uns vorher ein. Du Glaubst du nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Ja, wenn da schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ey, wird noch besser hier, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Wir müssen uns doch noch nicht verabschieden, Marvin. Ich werde euch vorher noch zu einer Re-Einladung quasi für den zweiten Teil drängen. Also ihr müsst mir quasi jetzt live eine Einladung aussprechen, ob ihr wollt oder nicht. Weil ich bin heute noch ein bisschen nasal und würde gerne, wenn meine Bronchien wieder entfaltet sind, nochmal hier sitzen. Das ist natürlich auch geschickt. Das ist geschickt, kann man aber gern machen. Ich darf noch nicht, ich möchte noch nicht die Bombe platzen lassen, weil ich Peter noch überzeugen muss, aber eine Re-Einleitung dürfte auch kein Problem sein, weil... Da geht vielleicht noch was. Kann ich ein bisschen aus dem Nasenloch noch was raushauen. Ja. Da geht was, vielleicht da geht was. Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Außerdem, wenn du willst, kannst du auch, wir laden auch alle Gäste eh nochmal ein. Wir gehen nämlich zur 100. Folge nach Kanada. Genau. Fahren zwei Wochen im Vancouver. Wohnmobil rum. Und alle unsere Gäste sind nämlich dann eingeladen. Dann fahren wir nämlich gemeinsam und bringen jede Stunde eine neue Folge raus. Also, das wäre geil, Kanada. Ja, Vancouver, ja. British Columbia, ja, hoch und runter das. Ballern wir. 2023 ist das. Andere Länder, ich habe sogar meinen Reisepass dabei, glaube ich. Sollen wir direkt. Nee, erst nee, wir gehen zur 100. Folge. Also dann müssten wir jetzt, wir sind Folge 26. Wenn wir heute noch 74 Folgen schaffen, dann würden wir jetzt gleich fliegen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht. Also, ihr habt es gehört. Versucht in den ersten 100 Folgen hier noch als Gast reinzukommen und die Jungs zahlen euch eine Kanada-Reise. Nee, Moment. Moment, wir zahlen das doch nicht. Keiner von uns hat gesagt, wir zahlen. Wir fahren zusammen nach Kanada. Mit den Podcast-Millionen. Ja. Aber mal gucken. Waffenmillionen. Wenn wir uns das leisten können, dann laden wir auch unsere Gäste. Ja, bis dahin schon, denke ich. Ja, aber schön, dass war du da warst, schön. Marvin. Ja, ich werde wiederkommen, um Komm dieses Bild noch etwas zu verfeinern, weil ihr kennt mich nur als röpsenden Saarländer, der mit seiner Cousine fickt, der ich auch bin. Genau, dafür haben wir dich auch eingeladen. Ja, ich finde auch schön, du warst der erste Gast, der auch tatsächlich kein Gast wollte Promo machen, aber die hatten noch zu promoten. Ja, du hattest ja auch was. Ja, du hast du hast eine geile Bummstimme vom BMX MTV Freestyle Snowmobile. Snowmobile? Sponsored von Playmobil. Bam. Ich könnte euch ja so einen Jingle machen, so zum Ausstieg. Ich könnte es ja abmoderieren. Ja, sag doch. Also, das war doch eine, jetzt, was mit deiner Bummstimme noch genau. Abmoderieren? Du kannst jetzt einfach noch eine Abmod. War die 27. Ne? Ja, wie sagst du? Du bist doch ein Medienprofi. Ja. Abmod kann man schon sagen, oder? Wenn man Hurensohn ist, kann man das sagen. Im Fernsehen sagt man das, glaube ich, so im Hintergrund. Im Rundown steht da ganz unten. Ja, das steht drin, aber das sagt keiner. Im Rundown, auch so ein Wort, steht ganz unten Abmod. Ja, also jetzt. Wir machen das eher via Gebärde. Wir sind jetzt im Rundown und machen zwar noch eine nette Abmod. War schön, dich als Gast zu haben. Genau, vielen Dank, dass Fand du da auch warst. Das ja. Schön, dass ich hier du war. Du hast sehr viele Stereotype, die ich vom Saarland hatte, bestätigt und auch wenige widerlegt. Ja. Geiler Diss. Klassischer Stereotyp. Also dann, bitte, deine Bühne. Das war die 27. Folge Das Schaumbad mit Prümi und Peter. Und Marv. Ich heiße Marvin. Ich hieß Marvin und ich heiße Marvin. Bis zum nächsten Mal bei Das Schaumbad und mach den Scheiß jetzt aus.